gut angelaufen da von Ante Rebic. Der holt sich den Ball. Steilpass Boateng, Rebic, 16 Meter, Schuss, Tor, Tor, Tor, Tor! Ante Rebic, 1-0, Eintracht Frankfurt! Aus dem Nichts, aus dem 0,Nichts! Einmal toll mit Gegenpressing gearbeitet. Rebic holt sich den Ball, Boateng schickt ihn steil. Und der Rebic gegen zwei Bayern-Verteidiger behauptet er den Ball. Und vom 16-Meter-Raum mit dem rechten Fuß schließt er ab, nachdem er den Ball selbst erobert hatte. Und schiebt ihn links unten an Sven Ulreich vorbei ins Eck. Danny da Costa mit dem Befreiungsschlag Richtung Ante Rebic. Rebic im Duell mit Martinez. Ante Rebic ins Tor! Ins Tor! 2-1! Ante Rebic! Und Frankfurt eskaliert! Die ganze Bank ist auf die Wiese gestürmt. Die Mannschaft in der Kurve. Und die Bayern gucken dusselig aus der Wäsche. Was ist da passiert? Ball kommt rein auf den Kopf von Willems und die Eintracht mit der Chance. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor. Mia Gacinovic wird der Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg schießen. Tor, Tor, Tor, Tor. 3-1. Eintracht Frankfurt. Ekstase auf Hessisch. Here we go. Der deutsche Pokalsieger 2018 heißt Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt. Wir sind fucking Pokalsieger-Podcast. Ich bin Bruder René, außerdem mit dabei Bruder Marvin. Hi. Bruder Basti. Hi. Und Schwester Alex. Dankeschön. Ach, ein krass, oder? Intro. Ich kann das kaum hören. Ich fange an zu flennen, wenn ich kann. Ich fange ständig an zu flennen, wenn ich diese Ausschnitte sehe. Das ist nicht gut. Ich weiß auch, wie ich mir die schon angeschaut habe. Aber wie geil ist also jetzt dieser Kommentar da nochmal, ne? Der spiegelt es so geil wieder, alles, was da war und wie es passiert ist. Und oh, das Ding von Gacinovic, das zum 3-1, das ist kaum in Worte zu packen. Vor allen Dingen halt gerade nach dieser Situation, ne? Also ich meine, du bist gerade noch dabei, also ich war mir sicher, dass der Elfer gegeben wird. Und eigentlich bist du noch komplett am Boden. Dann kommt der Videoassistent mit seinem Beweisding dazwischen, dann wird er doch nicht gegeben und im Gegenzug des 3-1, das waren in so kurzer Zeit so krasse Emotionen von 0 auf 100 und wieder zurück. Obergeil. Ja, es war ein denkwürdiger Tag im Grunde, ne? Ich meine, René hat ja vorhin gemeint, wir wollten vorne anfangen. Ich glaube, das fällt fast ein bisschen schwer, ja. Aber dieses gesamte Spiel hat schon eigentlich gut angefangen, oder? Also ich meine, mit der 11. Minute 1-0 Rebic, ich hatte fast so ein bisschen die Bedenken, scheiße, wir schießen, wir haben gerade zu früh unser Tor geschossen, ja? Hätten wir uns das nicht vielleicht ein bisschen später aufgehoben? Aber ich muss ja sagen, die Mannschaft war wirklich bis unter die Zehenspitzen motiviert. Ja, jeder ist gerannt um jeden Meter, der Kampfeswille war absolut da. Und das 1-0 von Rebic hat gleich gezeigt, in welche Richtung es geht. Rebic, einmal mehr, der Spieler, der schon im letzten Jahr brilliert hat, hat erneut hier getroffen, den wichtigen Führungstreffer gemacht. Er hat ja nicht nur getroffen, sondern er hat die Chance ja auch damit eingeleitet, dass er ja quasi durch das Pressing eben für den Ballverlust der Bayern gesorgt hat, hat sich quasi selbst die Torchance eingeleitet. Also von daher war er ja doppelt quasi dran beteiligt. Aber doch nochmal ganz zurück zum Anfang. Was habt denn ihr gedacht, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Natürlich habe ich gekotzt. Natürlich, aber sowas also, nicht bei der Aufstellung selbst. Ich fand die Aufstellung grundsätzlich akzeptabel. Aber was mich halt tierisch geärgert hat, und das sage ich auch, und deswegen bin ich auch kein Trainer, das ist natürlich das Allererste. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass Mayen nicht auf der Bank ist, weil ich gedacht habe, scheiße, das ist ein falsches Zeichen, was du setzt. Ich habe deine Aussage, das Erste, als du die Aufstellung gesehen hast, war das Erste, was du gesagt hast, scheiße, Meier nicht im Kader, spinnt der Idiot denn? Und das Zweite, was du gesagt hast, ist, er spielt ohne jeglichen Stürmer, will der sich hier durchmauern. Also von zufrieden war da in dem Moment nichts zu merken, lieber Marvin. Nee. Also genau die gleiche Reaktion war es bei mir aber auch. Was, wieso denn ohne Stürmer? Ist unsere Taktik auf 0-0 zu spielen, um ins Elfmeterschießen zu kommen? Was soll denn das? Und dann aber mit der gleichen Taktik haben wir uns ja in Bayern von der A-Jugend 4-1 auseinandernehmen lassen. Also da haben wir ja genauso gespielt. Von der Aufstellung her ja, von der Einstellung her 2000% nein. Ja, aber mittlerweile gehe ich fest davon aus, dass wir absichtlich so schlecht gespielt haben, um die Bayern in Sicherheit zu wiegen. Ich glaube, das war alles Taktik. Das war ein Taktikfuchs, nur weil ich das noch nicht gesehen habe. Ja. Aber da hat uns der Kovac ein ums andere Mal ein Schnippchen geschlagen. Und natürlich, die Aufstellung war davor, habe ich gedacht, meine Güte, was ist da los? Aber es war halt, wie es kommen muss und wie es manchmal auch nicht anders geht. Ich werde da eines Besseren belehrt und da freue ich mich drüber. Denn wie sie dann auf diesen Platz gegangen sind, aber wie das auch top taktisch wunderbar funktioniert hat. Nicht nur mit Rebic, auch mit Wolf, der ein gutes Spiel gemacht hat. Boateng, der heilige Scheiße, ist das ein unfucking fassbarer Fußballer, der im wichtigsten Spiel dieser Vereinsgeschichte in den letzten 30 Jahren zu seiner Höchstform aufläuft. Ja, was bleibt mir denn da anderes zu sagen? Ich erinnere mich noch gut an die eine Szene, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, irgendwie so um die 60. Minute rum. Weiter Abschlag von Radetzky, er nimmt das Ding mit dem Rücken zum Bayern-Tor. Nee, muss in der ersten Hälfte gewesen sein, weil die sind von der Kurve aus weg. Also er nimmt den Ball mit dem Rücken zum Bayern-Tor an, guckt quasi über die Schulter, wo ist der Spieler, und so im Drehen guckt er noch mal richtig so, wo muss ich hin, und haut das Ding einfach Volley da nach vorne. Also der hat echt richtig einen rausgehauen, mehrmals an dem Tag. Er hat ja auch einen Pass zum 1-0 gegeben im Grunde, ja. Also war da auch schon wichtig. Ja, es ist, wir können jetzt viel über die Einzelspieler sprechen, aber mich hat eigentlich in der ersten Halbzeit auch schon begeistert, dass wir nach dem 1-0 die Führung sehr, sehr gut verteidigt und verwaltet haben. Ja. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss sagen, dass die Bayern jetzt kein schlechtes Spiel in dem Sinne gemacht haben. Auch, da darf man natürlich auch nicht vergessen, rein rational betrachtet, auch wenn ich jetzt weiß nicht, ob wir jetzt in diese ganze Rationalität jetzt hier überhaupt mit reinbringen müssen, aber natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, wenn du dir anschaust, das Ding, der Lattentreffer, der Freistoß. Können wir froh sein, ja, der Lattentreffer, der dann halt an den Rücken gegangen ist, von Radetzky können wir froh sein, dass er nicht mit voller Wucht an den Rücken gegangen ist, dass es irgendwie da noch ein Eigentor mehr oder weniger gewesen wäre. Es waren ja wirklich zwei sehr gefährliche Lattentreffer dabei, die Bayern nicht verwandelt haben, aber gut. Andererseits muss man auch sagen, Latte ist Latte und halt nicht das Tor, ja, also ich weiß nicht, ob man da dann von, ja, aber es geht mir sowieso auf den Sack, wenn alle Leute immer sagen, ja, so Glück gehabt. Nein, er hat einfach das Ding nicht eingelaufen, hat die Latte, das ist halt, zählt nicht zum Tor, also es ist Schluss aus dem Aus, so, ne, und insofern, das war, ja, war eine enge Situation, aber auch da haben wir dann Ruhe bewahrt, und dass wir die erste Halbzeit schon so gut gemeistert haben, hat mich eigentlich sehr, sehr glücklich gestimmt, muss ich sagen. Aber um nochmal auf deine Aussage mit dem Tor vorhin zurückzukommen, ja, es hat gut angefangen, aber das Nächste, was ich mir in dem Moment gedacht habe, Leute, es ist die 12. Minute, das werden jetzt verdammt anstrengende 80 Minuten, bis das Ding hier rum ist. Wie gut ihr euch noch an alles erinnern könnt. Im Gegensatz zu dir habe ich um 3 aufgehört zu trinken, weil ich das Spiel noch erleben wollte. Ja, aber darum ging es gar nicht. Ich war auch irgendwann wieder aus Nervosität nüchtern, aber ich habe in der Halbzeit einfach nur da gestanden und habe fast angefangen zu flennen, weil ich war fast sauer in der Halbzeit, weil dieser Präventivpessimismus, den ich mir probiert habe, irgendwie einzureden, dass es eh nicht klappt, der war weg. Da guckst du eine Halbzeit auf die scheiß Anzeigetafel und denkst, scheiße, die führen hier 1-0, Alter, was ist denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Jetzt hänge ich hier schon wieder drin. Die Alex hat es ja auch schon gesagt, dann hast du dieses Ding, dann hast du wirklich diesen Schlag in den Magen, der dir komplett die Gedärme raustritt, dass du denkst, okay, die Bayern kriegen jetzt wahrscheinlich einen Elfmeter. Und ich habe gedacht, wenn die den reinhauen, dann verlieren wir in der Verlängerung. Und dann ist es ja noch bitterer, als hätten wir irgendwie 6-1 verloren oder so. Ja, Das war gar nicht zu verkraften, und dann an diese anschließende Szene auch erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich mich dort bewegt habe oder sonst irgendwas. René, hast du diesen Einspieler noch gerade, den ich mir vorhin gewünscht habe? Können wir den Den Einspieler, natürlich habe ich einen Einspieler, du meinst diesen hier. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, dass es nicht nur mir so ging. Ja, also das zeigt's ja, das war fast zu viel, um das in dieser kurzen Zeit alles zu verarbeiten. Das ist einfach so ein Auf und Ab gewesen, dieses Rebic-Tor, dann gab's da ja auch nochmal eine Kontrolle, ob das nicht ein Handspiel gewesen ist. Dann wieder, da hast du ja quasi das Tor zweimal bejubelt, dann zitterst du noch, dann kommt 4 Minuten Nachspielzeit, dann kommt diese Szene, die sich ewig zieht, der läuft nochmal raus. alle Leute, die aus der Heimat, die zu Hause waren, haben geschrieben, ja Leute, das war Elfmeter, weil die auch im Fernsehen das scheinbar so gesagt hatten. Und dann hattest du dich quasi schon drauf eingestellt, ja, jetzt gibt's Elfmeter. Auf einmal zeigt der zur Ecke. Du bejubelst das, bist gar nicht fertig, damit das zu bejubeln, und dann läuft Gacinovic schon auf das Tor. Und du guckst einfach nur links und rechts, wer irgendwie bei dir steht, und weißt ganz genau, was gleich passieren wird. Und dann, das ist ja dieses Epische an diesem Tor. Also ich weiß nicht, das ist diese Sekunden, dass du einfach auch noch Zeit hattest, dich darauf vorzubereiten, dass die jetzt das entscheidende Tor schießen, das ist mir jetzt noch zu viel, als dass ich da irgendwie ausgiebig drüber sprechen könnte, ohne dass mir die Stimme wegbleibt. Das ist einfach. Vor allen Dingen, das war halt oberkrass lang, ne? Das fällt dir gerade bei dem Einspieler. Ja, das Tor ist leer. Genau, und ja, guck mal, wie lange es dann noch gedauert hat, bis der Jubel losgegangen ist. Es war halt so. Ja, nicht nur Jubel, sondern auch, wie du merkst, wie quasi so von Millisekunde zu Millisekunde einfach die Lautstärke im Stadion immens anwächst, bis der Ball halt wirklich dann da nachher drin ist und sich das dann da alles entlädt. Also das war. Das ist aber auch genau das, warum wir diese Sendung hier machen, warum wir jedes Mal da hingehen und du hast irgendwelche Leute, die dir was bedeuten, die neben dir stehen. Da sind Männer, die sind, was weiß ich, 50, 60 Jahre alt. Hinter mir saß ein 80-jähriger Rollstuhlfahrer, der hat sich die Seele aus dem Leib geheult. Ja. Und dieser Jubel hat, keine Ahnung, 5 Minuten gedauert. Das war einfach, das ist genau das, warum wir immer wieder dorthin gehen, warum wir sauer sind, uns aufregen und sonst irgendwas. Und jetzt wird hier der Marvin und ich haben es ja, glaube ich, in dem Video gesagt, die Geschichte macht jetzt plötzlich alles, es macht jetzt alles im Nachhinein Sinn. Das ist wie so eine Serie, wo du dich mittendrin aufregst und über die ganzen Cliffhanger, die dich abfacken. Und am Ende des Tages denkst du, Alter, okay, in der letzten Folge wird es aufgelöst. Das ist so, Marvin hat ja diesen Spin gemacht mit Heinkes, und das ist genau das. Das sind alles Sachen, die da zusammenkommen. Dann steht Charlie Körbel dort und heult mit dem Pokal in der Hand. Das ist einfach, glaube ich, dafür, dass wir heute schon aufnehmen, das sind noch zu viele Sachen, die kann man in der Kürze der Zeit gar nicht verarbeiten. Konnte man an dem Tag auch nicht. Ich weiß nicht, wie euch. Vor allen Dingen auch die ganzen Folgen, die das jetzt noch hat, ne? Also ich meine, mittlerweile bin ich froh, dass wir nicht über die Liga nach Europa gekommen sind, weil dann hätten wir in die scheiß Quali gemusst. Jetzt haben wir aber die scheiß Leipziger noch in die Quali geschickt. Ja, also wenn wir dann den Pokal. Ja, genau, wenn wir nicht geholt hätten. So haben wir den Pokal geholt. Also insofern. Genau. Das war Alex. Also das. Ja. Genau. Ja. Und so die ganzen Konsequenzen auch daraus, ne? Und ich meine, im Endeffekt, ich habe da mal drüber nachgedacht, dass diese ganze Kovac-Kiste mit den Bayern rauskam, ne? Das hat ja nicht nur für uns negative Folgen gehabt, weil eigentlich so ein bisschen für die Bayern auch noch, ne? Also, keine Ahnung. Wenn Heinkes nächstes Jahr noch Trainer gewesen wäre, wird sich ein Thiago dann erlauben, ihm zu sagen, nö, wechsel mich mal nicht aus. Also er ist ja, als er runter sollte, zeigt er mit dem Finger so, nee, wechsel mal nicht mich aus. Ne? Also, ja, stimmt, das habe ich im Nachhinein auch gesehen. Das sah lustig aus. Das sind alles so Sachen. Also vielleicht hat es bei den Bayern auch einfach ihre eigene Scheiße, die sie angezettelt haben. Vielleicht hat denen das einfach selbst noch einen negativen Touch mitgegeben. Und irgendwie, was ich auch sagen muss, was für ein Prophet der Marvin eigentlich ist. Und ich wollte es ihm ja in dem Moment nicht glauben, als Marvin gesagt hat, dass wenn Kovac den Pokal holt, dann war er der Einzige von uns, der gesagt hat, dann wird diese Versöhnung stattfinden. Und die hat ja auch noch stattgefunden. Wobei, das war mir zu krass. Dieser Moment, wo die Niko Kovac-Sprechchöre kam und du hast ihn gesehen, wie er angefangen hat zu flennen. Also bei mir war es dann auch so, dass ich ihm, verziehen hat sich als auch so hochtrabend an, weil er hat mir persönlich ja nichts getan. Aber du hast dann trotzdem, dass man hat... Ja, man hat irgendwie mit dem ganzen Verein seinen Frieden plötzlich geschlossen, mit allen Sachen, die dort drum uns rum, die uns widerfahren sind, mit diesem Schalke-Spiel, wo man enttäuscht nach Hause gefahren ist. Das hat alles ist plötzlich in diesem Moment, wo Gacinovic auf das Tor läuft, hast du das Gefühl, der Körper verwandelt sich gerade und irgendwas, was du schon ewig mit dir rumschleppst, verschwindet jetzt gerade. Und du weißt genau, dass es alles sich gelohnt hat, dieses ganze Aufgerege, weil wir werden ja gleich noch drüber reden, aber wenn man sieht, was das hier den Menschen bedeutet hat, das treibt einem ja immer noch, wenn man nur auf die Straße geht, Gänsehaut in den Körper. Das ist einfach zu krass, aber ich hätte es aber auch nicht gedacht, dass diese Versöhnung so stattfindet. Hätte ich mir das persönlich nicht vorstellen können, aber da hat der Marvin recht gehabt, dass wenn er den Pokal holt, weil es ist ja auch so, weil ich höre jetzt keine negativen Stimmen mehr. Ich glaube, das geht vielen. Ja, aber genau das finde ich nicht gut. Also das kann ich auch in keinster Weise nachvollziehen. Eine Versöhnung ist schön und gut, aber ich kann nicht vorm Spiel, wenn der Name vom Trainer gerufen oder vorgelesen wird, kann ich nicht als komplette Kurve Niko Kovac auspfeifen und 90 Minuten später wegen einem, der ganze Kurve hat gepfiffen. Also ich habe nicht gepfiffen. Ich weiß nicht, was für dich eine ganze Kurve ist, aber das war mit Sicherheit nicht so. Mega laut zu hören. Ja gut, aber es ist dann, aber Alex jetzt mal, ne? Ja, okay. Aber das sind die gleichen Leute, die hinterher seinen Namen gerufen haben und das funktioniert. Ja, aber das passiert. Also so viel ändern 90 Minuten nicht. Ja, aber das passiert auch in Familien auch. dass man sich streitet und sich Sachen an den Kopf wirft und am Ende verträgt man sich wieder. Das ist trotzdem, glaube ich, einfach auch für die Seele, dieser Pokalsieg hat es zumindest mir persönlich erlaubt, das einfach zu denken, okay, macht für mich jetzt trotzdem im Nachhinein Sinn, weil ich dann gesehen habe, wie er es geschafft hat trotzdem. Und da, ich habe ja auch gesehen, dass ihm das was bedeutet. Diese Kühle, die ich ihm am Anfang unterstellt habe, die war ja gar nicht da. Du hast ja gesehen, okay, von ihm ist genauso viel abgefallen wie von mir. Und ich finde, wenn man dann auch zwischenzeitlich sauer war, also ich habe meinen Frieden damit gemacht, ehrlich gesagt. Ich wünsche ihm alles Gute und ich bin ihm trotzdem dankbar, was er, weil das werden wir trotzdem nicht mehr so schnell erleben, was da passiert ist. Und dann hat er einen Anteil daran. Also bin ich schon. Ja, also es wird ja jetzt eh schon alles gesagt. Ich brauche euch gar nichts mehr sagen jetzt, aber ich muss schon sagen, ehrlich gesagt finde ich es natürlich total beschissen, wenn vorher gepfiffen wurde. Ich war natürlich auch mega sauer, dass Meier rausgelassen wurde. Das habe ich auch dementsprechend verbalisiert. Das ist klar, aber trotzdem würde ich den Trainer nicht ausschreiben. So ein wichtiges Spiel ist es auch mega uncool. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, wusste ich, ich bin wahrscheinlich auch 5 Minuten vorher erst reingekommen, weil die Fashion-Buben in Berlin es wieder nicht hinbekommen haben, den Einlass einigermaßen ordentlich zu machen. Ich habe eine Stunde draußen gestanden und musste eine schwangere Frau über Podest heben im Grunde, damit sie überhaupt rüber konnte. Also meine Güte, welche Dilettanz das wieder angenommen hat. Aber gut, lass mir das ja sein. Ich bin wie gesagt kurz vor reingekommen, habe das also dementsprechend nicht mitbekommen, kann es aber natürlich auch nicht gutheißen, kann aber auch wohl schon verstehen, dass Leute vielleicht unzufrieden waren. Aber man muss auch sagen, ich habe jetzt schon gehört, dass es Leute gab, die jetzt nicht versöhnt waren. Da muss ich halt sagen, Leute, also versucht euch das mal reinzuziehen, welche Kreise er in Frankfurt gezogen hat. Da kann ich nur sagen, Klassenerhalt in einer nahezu ausweglosen Situation, eine konstante Weiterentwicklung mit einem Pokalfinale, jetzt ein Pokalsieg, was einer der monumentalsten Ereignisse dieser Vereinsgeschichte ist, mit gleichzeitigem Europacup-Einzug. Wer da noch immer nicht versöhnt ist, der muss leider sich mal hinterfragen, das muss ich ganz ehrlich so sagen, weil natürlich sind Dinge scheiße gelaufen, aber vielleicht hat sich auch hier ein Kreis geschlossen, vielleicht ist auch einfach diese 100%ige Anspannung gegen Schalke einfach nicht da gewesen, weil du es irgendwie nicht hinbekommen hast, das kann sein, vielleicht waren die auch echt fertig, aber das muss man ihnen auch zugestehen und im Endeffekt brauchen wir über das alles gar nicht mehr sprechen, weil er das Größte erreicht, was kein anderer erreicht hat. Da ist kein Stepanovic, hat einen Titel geholt, ja. Und auch kein Funkel hat einen Titel geholt, war nah dran, aber er hat es nicht geschafft. Über die Vollzoten wie Skipper und dem ganzen Rotz brauchen wir gar nicht sprechen. Er ist der Mann, der zum allerersten Mal seit 1988 einen Titel geholt hat, der nicht der fucking Antalya Cup ist, ja. Und das ist einer der monumentalsten Ereignisse und ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden, ja, ich habe jetzt viele Bayern-Fans gehört, die gemeint haben, jetzt seid ihr wieder versöhnt und so weiter und so fort, man muss das alles in Relation sehen, aber wir sind natürlich jetzt, aber abgesehen davon sind wir auch kein rationaler, neutraler Podcast, also da kannst du Tobi Escher hören, da brauchst du uns nicht hören, so, ne, also das ist auch klar. Ärgert mich, aber gut. Ich merke, ihr findet hier keinen Ansatz, insofern gehen wir einfach mit dieser Seite. Ich bin halt komplett konträrer Meinung, aber das brauchen wir auch nicht ausdiskutieren. Ist ja auch okay. Ich finde halt, also, ich bin noch nicht versöhnt, das heißt aber nicht, dass ich seine Leistung nicht anerkenne und das heißt natürlich auch nicht, dass ich mich nicht über den Pokalsieg freue. Aber was er da gemacht hat, ist und bleibt scheiße und da werde ich mich auch nach wie vor darüber aufregen. Und da kann aber du weißt aber nicht, und das ist halt immer noch genau der Punkt, du hast keinerlei Ahnung, ob das vollkommen in seiner Macht ist. Also du gehst ja von dem Aber das wusstest du vor 4 Wochen auch nicht, als du dich darüber aufgeregt hast. Ja, aber trotzdem haben wir aber trotzdem immer abgewogen. Also wir haben immer abgewogen, haben gesagt, gut, es wird allergrößter Wahrscheinlichkeit von Bayern lanciert gewesen sein. Und das ist ja genau das, was wir in den vergangenen Wochen auch gehört haben. Also ja, die haben heute Morgen angerufen und da habe ich mir schnell unterschrieben und jetzt ist es halt rausgekommen, tut mir leid. Also verarschen braucht er mich auch nicht. Das ist halt auch ein Punkt dabei, ne? Also, aber auch dazu wurde eigentlich alles gesagt, wenn er anders damit umgegangen wäre, wäre überhaupt kein Thema aufgekommen. Aber das Thema war da und das ist für mich nach 90 Minuten, die gut gelaufen sind, im Vergleich zu Wochen davor, wo die 90 Minuten immer kacke gelaufen sind. Und es war nicht nur Schalke, also es waren ja die ganzen Spiele davor. Auch gut, aber trotzdem das Spiel gegen den HSV war ein Scheiß, auch, keine Ahnung, das Spiel in München war nicht geil. Ja, klar, aber trotzdem sehe ich eine andere Gewichtung ganz ehrlich, zwischen einem normalen Ligaspiel und einem DFB-Pokalspiel, also ganz ehrlich. Das ist doch jetzt alles gut, ich meine, guck mal, wir haben Leipzig in die Quali geschickt, wir kommen direkt in die scheiß Gruppenphase, wir haben jetzt alles, was wir irgendwie schon da wegschwimmen haben sehen, ist jetzt wieder da, Also es ist doch, plötzlich hatte ich wieder einen aus diesen schlechten, aus dieser versteckten Kamera, haben wir es ja teilweise genannt, dass du gedacht hast, ey, die Saison läuft so geil und am Ende verkacken wir die komplett mit diesem ganzen, dieser ganzen Unruhe, um nur um am Ende noch viel, viel spektakulärer zurückzukommen. Genau. Also, das ist also halt die Geschichte, die erzählt wird. Das ist die Geschichte. Genau, das ist wie, das, der Marvin und ich haben es ja auch trotzdem wie so einen Wrestling-Kampf genannt, der einfach so lange erzählt wird und am Ende gibt's dieses Finish, wo irgendeiner im Publikum sitzt und einen Mund nicht mehr zukriegt. Und das ist genau das, was mir auch passiert ist. Ich habe gedacht, ich stehe im Wald, als wir aus dem Stadion raus sind und gesagt haben, ey, wir haben eben nicht nur den scheiß Pokal gewonnen, sondern wir spielen nächstes Jahr auch 3 sichere Auswärtsspiele in der Gruppenphase in Europa. Dann gehst du die Mannschaften durch, wer da alles so drin ist. Lazio Rom, was weiß ich, Beşiktaş Istanbul. Also Leute, Chelsea, das Arsenal, ne? Also da können richtig geile Sachen kommen. Braga, wir können vielleicht Strandurlaub irgendwo machen. Also das sind Sachen, die können wir jetzt gar nicht greifen. Ich finde einfach nur, dass für mich hat diese Geschichte zu Ende erzählt, in dem Sinne, dass man sieht, okay, diese Stadt, das hat sich letztes Jahr bei dem Pokalfinale schon angedeutet, das haben wir auch natürlich in dem Podcast beschrieben, mit dieser Elektrizität, mit diesem Zusammenhalt, aber das ist ja hier nochmal komplett über den Kessel explodiert. Also das ist ja, was hier los war, das ist ja nicht normal. Du hast ja nicht nur die Leute am Römer gehabt, du hast ja die Leute, der ganze Weg vom Flughafen zu dem Römer war voller Menschen, die einfach draußen standen, um diesen Leuten zuzujubeln. Das sind eigentlich Bilder, die kennen wir hier nicht so krass. Also das sind nicht diese Mallorca, Deutschland spielt, bla bla bla, alle hängen draußen mit Bändchen rum. Nee, das ist ehrliche Freude von Leuten, die da so lange drauf gewartet haben und die mit diesem Verein auch viel mitgemacht haben. Also die Fans haben das auch verdient, das muss man ganz so sagen. Das soll gar nicht irgendwie arrogant als Fan klingen, aber ganz ehrlich, wir haben hier auch schon so viel Scheiß mitgemacht, so viel Enttäuschung kurz davor. Und das hat einfach alles irgendwie ausgelöscht. Und das, ich bin einfach, ja, ich kann es immer noch nicht fassen, ehrlich gesagt. Also ja, es ist natürlich insofern auch einfach grandios, weil du natürlich jetzt am Sonntag beispielsweise halt auch viele hast, die sich anders sozialisieren mit der Eintracht, ne? Also ich meine, du hast eine andere Verbindung zu einem Verein als zu einer, sag ich mal, einer Nation oder sowas, ne? Ist doch ganz klar, jetzt irgendwelche, ja, also Leute, die jetzt nicht vielleicht in Deutschland geboren sind oder halt jetzt nicht so den Bezug dazu haben, ja, die kriegst du, holst du dir nicht ab. Aber für gerade so für so eine internationale Stadt wie Frankfurt ist die Eintracht einfach das alles. Und das merkst du halt. Und du kriegst auch sau viele junge Fans, die sich jetzt dadurch auch nochmal interessieren. Natürlich bekommst du jetzt auch eine neue Generation heran, ne? Und gerade mit so Leuten wie absolut fesselnde Spieler wie Boateng, so Worte und so keine Ahnung, Reden, die er hält, wie er das gestern getan hat, die sind einmalig, weil er eine Strahlkraft hat, die über das normale Maß hinausgeht. Während 3/4 der Bundesliga-Fußballer kaum irgendwie ein Mikro gerade halten können, ist er jemand, der Dinge so verpacken kann, dass sie eine absolute Strahlkraft haben und Leute mitziehen. Das ist jemand, der kleine Kinder inspiriert. Und das ist aber auch jemand, der eine neue Generation von Fans und sei es nur für diesen Pokal heranwachsen lässt. Gestern habe ich so viele Leute gesehen und Jugendliche. Dann ist es halt auch scheißegal, wo du herkommst. Dann ist es scheißegal, ob du jetzt schwarz, gelb, grün oder sonst irgendwas bist. Ja, keine Ahnung, warum du jetzt grün sein solltest, aber vielleicht. Jetzt sieht es so gut. Selbst dann kannst du Eintracht-Fan sein. Genau, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, gutes Deutsch, nein, schlechtes Deutsch, scheißegal. Ja. Die sind alle zusammen gewesen, nicht nur, wie du gesagt hast, auf dem Römer, sondern auch auch in der Nähe der Paulskirche und so weiter und so fort. Stehen schon an der fucking Autobahn, ja? Haben dort gewartet, um ihre Idole zu sehen. Das ist was Einmaliges. Das waren mehr als 50.000, 60.000 Leute, die sich alle gefreut haben, die einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt hatten. Egal, woher die kommen, egal, wie die ticken, die haben einen gemeinsamen Punkt gehabt. Und das ist die Zuneigung, die Liebe zu diesem Verein. Und das ist eigentlich so unfassbar wertvoll. Das kann man leider kaum in Worte fassen, auch wenn wir das hier gerade probieren. Aber ich glaube, das kann halt auch, und ohne jetzt zu viel in die Zukunft reden zu wollen, der Startschuss für was ganz anderes sein. Und ich denke, so muss die Eintracht das auch begreifen. Denn mit diesem Pokalsieg, mit diesen Typen, die sie jetzt auch noch haben, natürlich werden einige wechseln und so weiter und so fort, aber dieser Gedanke, sei es Rebic, sei es Boateng, das wird sich für ewig einprägen. Rebic ist für mich eigentlich ein bisschen, das hatte ich ja schon getwittert, eigentlich ein bisschen das, was vielleicht ein Grabowski damals war. Natürlich klingt es sehr hochtrabend, aber ja, in der ewigen Fußballzeit geht es nicht anders, ja? Nein. Und ganz ehrlich, jemand, der 2 fucking geile Tore im Pokal hat. Was für welche, Alter? Wie ein Pitbull, Alter. Ja. Aber ich finde den Aspekt, den du dir jetzt eben ganz kurz, bevor du den verlässt, in dem Nebensatz noch gesagt hast, mit dem, diese Internationalität und diese Story, die die Eintracht während der Saison schon erzählt hat und die uns auch bis kurz vorm Ende der Saison so irgendwie hat feiern lassen, das ist ja trotzdem, auch wenn wir dann sauer waren, es ist ja nicht weg gewesen. Und genau diese Geschichte wird auch erzählt. Dieses Zusammen. Weil sie ein Ende gefunden hat. Sie hat ein glückliches Ende gefunden. Ja, das ist Zusammenhalt. Haben wir, wir haben eine Identität, ne? Also genau. Ja. Wir stehen für was und alles zusammen. Auch wenn du dir die Feier auf dem Römer anguckst und so, das ergibt alles, das hat alles Hand und Fuß hier, seine Bruder schlagt den Ball lang. Das ist halt auch das ist aber halt auch die Sprache, die auf der Straße in Frankreich gesprochen wird. Genau. Das ist nichts, was nur in der Eintracht-Kabine ist. Und das ist nichts, was die Helene Fischer-Pausen-Design-Abteilung sich überlegt hat. Sondern das ist halt, das ist die Identität der Eintracht. Und die haben es geschafft, eine Identität zu schaffen, die zur Stadt passt, die zu den Menschen passt, die zu den Fans passt, mit der sich jeder identifizieren kann, die zur Mannschaft passt. Und irgendwie ist das ein... Das ist ein Bild, wo ein Rahmen drumherum ist. Richtig, und es ist eine Authentizität dabei. Denn es ist halt nicht so eine astreine, ganz klar aalglatte Veranstaltung, wo jeder eher ein Pflichtprogramm abspult. Die Leute, ey, die Spieler waren zum größten Teil, glaube ich, ratzendicht, ja? Aber dann kommt da halt so jemand, nur die, da singt ja. Moppes Petz sein Chuchu-Boogie-Boogie, wo du dir einfach auch denken musst, okay, ey, ganz ehrlich, ganz kurz, was ist denn das bitte für ein geisteskrankes Lied? Das mir heute auf der Arbeit dreimal angehört. Ich auch. Das ist schon ein bisschen anders. So, jetzt stell dir mal vor, du bist Ausländer, lernst gerade deine ersten Worte Deutsch und hörst dann Moppes Betz auf dem Balkon Chuchu Boogie Boogie singen. Ja. Also, ja, das ist. Aber das ist authentisch und das ist so geil, weil dann sagt halt irgendjemand was und dann, ja, okay, natürlich, das, die Offenbach, Anti-Offenbach-Chöre, haben sich auch wieder ein paar Offenbach aufgeregt. Leute, ganz ehrlich, ihr seid Viertligist, ihr könnt auch mal froh sein, dass ihr überhaupt im internationalen Rampenlicht mal erwähnt werdet, ne? Also nur mal so, also ihr seid irgendwie doch noch relevant aus irgendeinem unerfindlichen Grund, also insofern, ja, und das sind natürlich Kleinigkeiten, aber whatever, das nimmt man mal mit, aber meine Güte, das ist authentisch, da stehen Leute, die sich richtig authentisch über was freuen, über das, was von wo keiner wirklich dran geglaubt hat, und dann hast du jemanden wie Boateng, der natürlich schon noch ein bisschen angetrunken ist oder sonst was, da steht er dann mit so einer mega geilen Sonnenbrille. Ich will nicht wissen, wie viele Sonnenbrillen der dieses Label gestern verkauft hat. Wie viele kleine Kids bei Amazon sich das oder ein Fake bestellt haben und gesagt haben, ich spiele jetzt auch so ein wie Boateng, was geht ab so, ja? Weil, aber genau das ist der Typ. Der hat diese unfassbare Strahlkraft und ist so lässig. Und das finde ich unfassbar, ja? Und dann, natürlich ist diese Geschichte geil mit, ja, schlag den Ball an, ja, so geil, das ist es halt, das ist so geil und deswegen liebe ich das. Ich brauche keine geschliffenen Reden, wo mir jemand haarklein taktisch erzählt, ja, wir haben die ganz gut überspielt und auf der rechten Außenbahn, nein, fuck, das sind wir, das ist die Eintracht, ich brauche nicht dieses Rationale, ich brauche diese Emotionalitäten, weil nur dadurch können wir auch gewisse Täler, die wir hatten in den letzten 30 Jahren, gerade nach dem Abstieg, nach dem ersten Abstieg übrigens, gerade nach der Situation mit Heinkes, gerade nach dieser Situation, wo wir unglaublich oft eigentlich durch Dinge durchlitten haben, deswegen brauche ich Identifikation und Authentizität, weil sonst brauche ich den ganzen Scheiß auch nicht. Eine aalglatte Kackmannschaft wird mich hier nicht mehr abholen. Die holen mich ab und die haben das Ultimative erreicht und da werde ich halt irgendwann, wenn ich mal selbst Kinder haben sollte, werde ich denen davon erzählen und ansonsten erzähle ich es einem Hund oder so. Das ist auch geil. Ja, vor allen Dingen aber auch, dass so die Vereinsführung das auch verstanden hat und das mitzieht, ne? Also ich meine, auf welcher Meister, Pokal oder sonst was Feier dürfen denn bitteschön die Ultras mit auf den Balkon und kriegen das Mikrofon? Also in welchem Verein gibt's denn das? Ja, es ist aber auch, ich fand's auch geil, dass sie da einfach mit Pyro oben stehen. Ich wollte gerade sagen, einfach mal zu sagen, ey, klar ist das auch grenzwertig, man kann darüber diskutieren, aber Leute, mal ein bisschen Druck aus der Debatte nehmen. Ich habe mir keinen Bock anzuhören. Ich habe es aber auch ignoriert, weil ich einfach viel zu gut drauf war. Aber das, aber was da für kritische Stimmen zu. Ja, tausende überall im Fernsehen. Ja, von wegen, oh, bam, die haben weggeschwenkt. Überschattet. Weil als der eine Fan auf Gacinovic zugerannt ist und die Spieler mit den Fans zusammen gefeiert haben, da hieß es von wegen, man weiß ja nicht, was sie da in der Tasche haben, als wenn jetzt einen ab. Diese Fans also haben gerade den schönsten Moment ihres Lebens erlebt. Also zumindest in ihrem Fanleben. und rennen da auf dem Platz. Und ich habe auch mit teilweise mit den Leuten gesprochen, die dort waren. Teilweise wurden die auch, konnten die gar nicht anders, weil von hinten, also diese einfach diese Masse, die mussten aus Sicherheit schon dort weg, weil ja. Leute auf dich fallen, dann standen die eben da und dann sind die auch völlig fertig in dem Moment, weil du es gar nicht begreifen kannst, den Leuten zu unterstellen, dass sie da randalieren wollten. Das ist doch genau der Punkt. Ja, vor allen Dingen, wer dir der Sky-Reporter war, das auch, der dann gesagt hat, naja, du weißt ja nicht, zwischen den 60.000 Fans, da werden auch 50 Idioten mit Messer und so sein, als wird da jemand auf den Platz rennen und die Spieler abschlagen. Also was ist da los? Ich find's krass, dass wir das jetzt schon ansprechen, eigentlich ein Punkt für nachher, weil jetzt waren wir eigentlich in einer guten Stimmung, aber hier muss ich natürlich ganz klar festhalten, ich hatte das erst gar nicht gesehen, bin eigentlich durch euch darauf aufmerksam geworden, muss aber leider feststellen, dass wir hier in einer komplett falschen Filterblase, also die Journalisten, die offensichtlich diejenigen, die sowas sagen, in einer komplett falschen Filterblase, einer Überdrehung der eigenen Wahrnehmung anscheinend erfahren, denn ganz ehrlich, das ist alles fernab der Realität. Welches Bild in der letzten Zeit von Fangruppierungen, von Ultras und auch von Pyrotechnik gezeigt wurde, hat im absolut geringsten Ausmaße einen wirklich realen Anspruch. Das muss ich sagen. Wenn ich sowas höre, dass überhaupt ich auf die Idee komme, zu sagen, ja, da werden ja 50 mit dem Messer dabei sein, dass ich überhaupt diese Überlegung anstelle, dass ich dann aber noch sage, das könnte gefährlich sein, dann ist es für mich in einer gewissen Art und Weise sogar schon rufschädigend. Und da muss ich wirklich fragen, als rationaler Betrachter eines Spiels, eines Fußballspiels, muss ich mich eigentlich mit Gegebenheiten besser auskennen und solche Aussagen dann zumindest unterlassen. Aber also das ist echt bitter. Keine Ahnung, da könnte man sich theoretisch auf offizieller Bühne nochmal beschweren, denn sowas zu Leuten vorzuwerfen, das ist doch ganz klar, dass dann auch die Fans, was ist denn los, das ist ein episches Ereignis, das hast du nicht jedes Jahr, du bist halt nicht jedes Jahr deutscher Pokal. Das hat aber keiner verstanden in dem Moment. Also da ging es wirklich immer nur, ich habe mir da auch so ein paar Dinger noch irgendwie nachher angeschaut und durchgelesen und in vielen Dingern war wirklich dann irgendwie drin, Platzsturm gewaltbereiter Fans, da war keiner gewaltbereit. Da ist nur einfach sämtliche Emotionen, die sich in 94 Minuten aufgebaut hat, raus und die haben sich halt einfach gefreut. Also vor allen Dingen hast du auch mal gesehen, wie locker die gewaltbereiten Stürmer einfach zurückgegangen sind. Da wurde sich kurz gefreut. Die Polizei ist aufgelaufen, die mussten noch nicht mal eingreifen. Ja. Die Spieler haben nach vorne gewunken und die Fans haben sich rumgedreht und sind wieder auf ihren Platz gegangen. Was ist denn da los? Lass uns unsere Euphorie davon so einem Scheiß nicht kaputt machen. Wir werden in der Dummschwätzer-Kategorie dazu kommen noch, glaube ich. Da sind, glaube ich, einige dabei, die da sich gemacht haben. Aber es ist halt schade, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Zum Glück habe ich das erst, ich muss ehrlich sagen, ich habe das bis gestern gar nicht mitbekommen. Gestern Abend habe ich zum ersten Mal überhaupt sowas gelesen, weil ich ehrlich gesagt viel ausgeblendet habe. Ich weißt du, das sind dann so Momente, ganz ehrlich, wir haben so oft, auch auf der gesamten Welt, haben wir so oft Scheiße und dann kann man ein paar Tage die Kacke ausblenden und sich einfach darüber freuen, was das Purste ist, und zwar, dass du einen ehrlichen, ja, vielleicht einen teilweise durch diese Ereignisse ein bisschen glücklichen Sieg, ja, aber selbst wenn es Elfmeter gegeben hätte, na und, den hätte vielleicht Radetzky gehalten, dass immer über so Hypothesen gesprochen wird. Natürlich ist es vielleicht für uns ein bisschen glücklich gewesen, aber andererseits haben wir nicht 1-0 glücklich gewonnen, sondern wir haben 3 fucking Tore geschossen. Schieß erstmal gegen die Bayern in dem wichtigsten Spiel, im Pokalspiel, im Endspiel 3 Tore und erzähl mir dann, ob es wirklich glücklich war. Also dann können wir nochmal drüber sprechen. Denn ganz ehrlich, jeder ist hier bis an die Grenzen seines Machbaren gegangen. Wenn ich sehe, dass Hasebe eine Grätsche schlägt. Diese Mördergrätsche. Voll gefährlich. Aber die haut er raus und die sitzt punktgenau. Was soll ich denn dazu noch sagen? Wenn ich sehe, dass Abraham als Kapitän wahrscheinlich einer seiner besten Spiele macht, in einem so wichtigen Spiel, wenn Radetzky sicher ist wie eine Eins, ja, dann merke ich doch, die Mannschaft will das bis an den letzten Rand. Und das ist übrigens genau das. Und da muss ich sagen, ist halt so, was den Bayern gefehlt hat. Da habe ich bei einigen Spielern nicht gesehen, dass die bis an die Grenze gegangen sind. Und das will ich gar nicht kritisieren. Es ist halt so. Aber dann musst du halt auch mal ganz klar feststellen. Und das haben die allermeisten Bayern-Fans, das muss ich mal ganz klar sagen, das können wir hier nochmal auch mal einstreuen, wie viele freundliche Messages wir hauptsächlich via Twitter bekommen haben, die alle gesagt haben, die sich alle, obwohl sie Bayern-Fans waren, die sich alle für uns gefreut haben, die auch gesagt haben, Mann, krass, wir waren echt die schlechtere Mannschaft und ich muss echt sagen, cool, dass ihr das Ding geholt habt und so weiter und so fort. Oder auch Leute, die gesagt haben, scheiße, ich ärgere mich, aber Glückwunsch trotzdem. Da muss ich sagen, im höchsten Maße Respekt, denn in der Niederlage auch Größe zu zeigen, bedeutet mir persönlich immens viel. Also da kann ich mich nur bedanken, da merke ich, dass wir zumindest in unserer Twitter-Filterblase extrem viele Leute haben, die extrem cool sind und die reflektiert genug sind, Dinge auch so zu beleuchten und vielleicht sich selber bzw. die Mannschaft zu kritisieren und nicht irgendwelche äußeren Umstände. Da merkt man, dass wir vielleicht in diesem kleinen Kreis viel sinnvoller über gerade Pyrotechnik und andere Sachen diskutieren können, was im großen Rahmen vielleicht aufgehitzt gar nicht mehr so möglich ist. Also da freue ich mich sehr. Aber die Eintracht hat es geschafft, mit dieser eigenen Stärke zum Erfolg zu kommen. Und das muss man bewerten, wie Gacinovic nach 60 Minuten reinkommt. Alter, was macht der denn für ein Spiel? Den habe ich, glaube ich, noch nie so gut nach einer Einwechslung gesehen. Das ist unfassbar. Das war halt auch so, ne? Die Aufstellung habe ich gesehen, dann wechselt der Gacinovic auch noch ein. Das waren alles so Momente, wo ich mir dachte, echt jetzt, Gacinovic hat in den letzten Wochen, wann immer er reingekommen ist, kein gutes Spiel gemacht. Ja, bei weitem nicht. Und es war alles. Aber lass uns doch das einfach mal. Wir haben auch ganz viel zu wenig über Ante Rebic gesprochen. Diese zwei Tore, wie ein Pferd, läuft er da durch die Abwehr, die eigentlich Vorsprung hat. Also, und kann sich gar nicht stoppen lassen. Also, der hat eine Wucht in seinem Körper drin und kann gleichzeitig aber dann noch seine Muskeln bewegen und so beim 2-1 zum Beispiel den Ball irgendwie noch da reinstupsen. Das ist nicht normal. Dieser Typ ist einfach, wir haben den ja eh schon öfters hier ein bisschen gefeiert, aber das ist eine Maschine. Ja, das ist eine Maschine. Das ist einfach, wenn der Marvin hat recht, wenn er sagt, das wird irgendwann, natürlich braucht so eine Vergangenheitsverklärung natürlich auch Zeit, aber wir werden in 5 bis 10, 20 Jahren, werden wir von Ante Rebic, egal ob er jetzt schon wechselt, werden wir genauso reden. Das ist einfach so, weil ein Uwe Bein zum Beispiel hat auch nicht so lange in Frankfurt gespielt, aber hat halt einen Teil hier dazu beigetragen. Das ist so. Jeboa ist auch dann irgendwann gewechselt. Aber es sind diese, und ich habe mir jetzt auch nämlich gedacht, eigentlich müsst ihr jetzt an den Willy Brandt-Platz fahren und direkt in die nächste Säule dahin machen, weil das ist ein Spieler, der uns den Erfolg beschert hat. Den können wir jetzt hier noch gar nicht, und das, entschuldigen an unsere Hörer, ich glaube, wir können diese Sache, die passiert ist, hier noch gar nicht seriös bewerten. Weil das dauert. Es ist wie so ein Aufgestaut. Du hast es in deinem Körper drin, das kommt Tag für Tag. Ich gucke mir jeden Tag wahrscheinlich jetzt hier schon das Gacinovic-Video an und heul da ständig dabei. Der Elf-Freunde-Artikel, den wir später vielleicht noch empfehlen werden. Den empfehlen wir aber sowas von. Den kannst du ja nicht lesen, ohne da drin zu unterbrechen, weil du genau weißt, und das ist lustig, weil ich war vor dem Spiel noch mit eben jedem Autor, war ich vorm Stadion noch mit ihm und seinem eben ihrem Cousin, der da erwähnt wird. Das waren einfach, du hast es gemerkt, vorm Stadion, egal wen du getroffen hast, die Leute haben doch Bock. Und viele haben und kamen auch zu mir und haben gesagt, ey, euer Video, was ihr gemacht habt, hat uns auch wieder ein bisschen zurückgeholt. Weil ich glaube, in dem Artikel ist es, glaube ich, auch erwähnt, als diese Unterhaltung nach dem Schalke-Spiel haben, glaube ich, auch tausendfach stattgefunden, zu sagen, ich kann das nicht mehr, das zieht zu viel Energie. Dieses Gefühl hatten wir ja auch. Dass Herr Marvin ist ja auch zu mir auf die Couch gekommen hat, musste mich erstmal fast aufwecken. Das ist ja, du hast ja diese Müdigkeit, die du vorher noch hattest und jetzt kurz danach, eine Woche später, dieses Ereignis, das ist für mich gerade noch zu viel, um das irgendwie seriös einzuordnen, weil ich kann es gerade selber emotional noch gar nicht verarbeiten. Und das sind aber Sachen, Hasebe habt ihr erwähnt, Abraham auch, das ist einfach, wenn man überlegt, der kam hier, ist in Hoffenheim nicht zurechtgekommen, kam hier für 1,5 Millionen Euro, was der für ein Spieler geworden ist. Also aber was auch für ganz ehrlich, ja, genau, aber auch so die kleinen Details wie Da Costa, bei allem Respekt, Da Costa hat ein erstreines Spiel gegen die Bayern gemacht und man darf nicht vergessen, Da Costa ist ein Spieler, der zwischenzeitlich auch gar nicht mehr den Anschluss hatte, also nicht bei der Eintracht, aber bei den anderen Vereinen, wo er gespielt hat, weil aufgrund der Verletzung, die er hatte. Aber der kommt wieder zurück. Wenn ich mir sein Interview angucke, was er übrigens bei Eintracht TV, das ist einer der wenigen Dinge, die ich wirklich mal bei Eintracht TV empfehlen kann. Ansonsten, ehrlich gesagt, nicht so viel. Grüße, ja. Aber, aber das war wirklich einer der Dinge, wo ich sage, meine Güte, der ist so abgeklärt, aber also so dankbar, also so zurückhaltend und also wie er das eingeordnet hat, muss ich sagen, ist ein geiler Typ und der tut der Mannschaft auch gut, das meint man gar nicht, das sind halt nicht diese ganz Präsenten, aber das sind die Jungs, die sich unfassbar über diesen Titel freuen, die daran natürlich auch wachsen und für Da Costa ist auch die Karriere noch lange nicht vorbei, da geht vielleicht noch viel mehr und das ist, also das freut mich und du hast halt in diesem kleinen Pflänzchen immer Dinge, die wirklich noch wachsen können. Und das ist ehrlich gesagt eine Erfüllung. Und das natürlich schließt sich hier der Kreis. Und ich kann auch nicht aufhören, darüber zu reden, weil das ist natürlich ganz klar für mich so. Das ist das erste Mal, dass wir uns komplett erheben von dem Abstieg. Das ist das erste Mal, wo wir ein Ausrufezeichen setzen, was nicht wegzuwischen ist. Natürlich ist Europacup, Bordeaux, Porto, das sind genau diese Memoiren, Memories, die wir brauchen, um überhaupt dieses Gefühl des Fandaseins am Leben zu erhalten. Denn würde es das nicht geben, würdest du irgendwann abstumpfen, dann kann, wenn du nur noch Negativität erlebst, wendest du dich wahrscheinlich irgendwann doch ein Stück weg ab und sagst, es tut mir ein bisschen zu weh, wie, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie Kaiserslautern jetzt in die Drittliga geht, keine Ahnung, normalerweise ist mir Kaiserslautern egal, aber ich glaube, für jeden Fan ist es ein desaströser Moment, weil die Dritte Liga nochmal ein anderes Biest ist. Das ist brutal. Aber auch die zweite Liga ist schlimm genug. Und das wissen wir, und das wissen wir mehrfach. Und wir haben mehrfach diese Erfahrung gemacht, nachdem dieser Vollpfosten Heinkes bei uns war und eigentlich auch mit dafür gesorgt hat, dass der Niedergang da war. Aber wisst ihr was? Wir haben es geschafft, dieses Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, nein, es ist alles scheißegal. Diese Abstiege, diesen unzähligen Abstiege, dieses Leid, was wir immer ertragen mussten, dass wir immer wieder in die zweite Liga abgestiegen sind, dass wir uns aufgerufen haben, dazu nach Aue zu fahren, sonst wohin zu fahren, wo du eigentlich keinen Bock hast, wo du sagst, naja, komm, da holen wir uns eh immer eine Niederlage ab. Ich erinnere mich noch, als wir irgendwann mal gegen Oldenburg gespielt haben, da war noch der Butt im Tor, ja. Also, liebe Leute, das war alles dunkle Zeiten, aber jetzt haben wir was Unfassbares Sorry. Aber wo du gerade eben Jupp Heynckes angesprochen hast, um nochmal hier auf Kai Dittmann, den unglaublich professionellen Reporter von Sky, zurückzukommen. Mhm. Darüber hat er sich im Übrigen auch beschwert, als Jupp Heynckes vom Platz gegangen ist und die Fans gepfiffen haben, also die Eintracht-Fans gepfiffen haben, wie man denn so sein könnte, auch wenn er keine gute Zeit in Frankfurt gehabt hat, dass man jetzt so auf dem Lebenswerk eines großartigen Trainers rumkramt. Das ist unverständlich Ficken, und Alter. Unerhört, Ficken. Genau. Was soll ich denn? Jetzt haben wir schon mal gesagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, den zu ehren. Sollen die machen, Leute, die ihm was zu verdanken haben? Warum denn ich? Ich mag den nicht. Also was ist das respektlos? Und auch diese unfassbare Empörung über das Banner, was da vorm Spiel gehangen ist. Meine Güte, das ist vielleicht ein bisschen drüber, aber man muss auch nicht immer so tun, als wenn dort irgendwelche Tiere aufgeschlitzt werden. Nein. Ich weiß nicht, da stand halt, Heinkes lebt, stand jetzt, mein Gott, das ist ein bisschen überspitzt. Es ist provokant, aber ja. Wir brauchen doch es ist aber auch witzig. Ja, das wäre auch so eine Schlagzeile, die würde auch irgendwie gefühlt dreimal die Woche auf der Bild-Zeitung auf der ersten Seite stehen, da beschwert sich auch keiner. Also, aber das ist mir ganz ehrlich, Leute, das ist mir scheißegal. Wir brauchen diese Emotionen. Die Eintracht-Fans sind halt keine konformen Fans, die immer nur alles machen, damit es möglichst einem großen Part passt. Das ist doch nicht Frankfurt. Das ist doch ganz ehrlich. Ja, was soll ich denn sein Lebenswerk, was soll ich denn als Eintracht-Fan sein Lebenswerk anerkennen und vielleicht noch bejubeln, wo er noch nicht mal unseren Sieg anerkennt und einfach nach der Medaillenverleihung mit seinem kompletten Team einfach in die Kabine reingeht? Ach, das weißt du übrigens, ganz ehrlich, die Spalierdiskussion geht mir auch auf den Sack. Ist mir doch scheißegal. Ja, das ist mir auch Wurst, die da ich will mich doch nicht daran aufreiben, dass die anderen vielleicht irgendwie nicht gut genug oder nicht klasse genug sind. Wir müssen auf uns selbst gucken. Und wir haben den Pokal geholt. Was die Bayern machen, ist mir scheißegal. Aber wir sind auch nicht dafür zuständig, dass wir Jupp Heynckes ehren. Das ist mir auch kackegal, darauf scheiße ich. Wir müssen auf uns gucken und wir haben auf uns geschaut und haben gesehen, dass wir haben jemanden da gehabt, hier Körbel, der fast angefangen hat zu heulen, weil es endlich mal wieder wahr wurde, der hat auch die dunkle Zeit miterlebt. Der ist ja, der geht ja auch nie weg von der Eintracht, der ist ja näher dran wie sonst einer, weil der immer überall hingekarrt wird, wenn es irgendwie darum geht, dass irgendjemand ein Aushängeschild für die Eintracht sein muss, dann ist er das, ob in guten oder in schlechten Zeiten, und das ist auch für ihn was unglaublich emotional ist, dass er sieht, dass sein Verein, sein Herzensverein, ich meine, wenn du überlegst, wie lange er bei uns gespielt hat und wie verbandelt er ist, dass er mal wieder sowas in die Höhe recken kann, das ist die Emotionalität. Darauf gucken und gucken, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, scheiß ich drauf. Ganz ehrlich, ich will nur mal ganz kurz einen Satz will ich sagen. Wenn irgendjemand sich darüber beschwert, dass wir Heinkes nicht ehren, dann will ich nur ganz kurz sagen, dass überlegt euch das Zitat, was Hoeneß damals über Lothar Matthäus gemacht hat. Der wird hier höchstens Greenkeeper und es war einer der verdienstvollsten Spieler aller Zeiten, die es beim FC Bayern gab, einer der besten Spieler beim FC Bayern. Bei so einer Aussage eines Offiziellen brauche ich nämlich nie auf ein anderes Podest stellen und dann irgendwie denken, dass die Eintracht-Fans irgendwie nicht respektabel genug sind. Die Eintracht-Fans ist eine wilde Crowd, so muss es sein, so lieben wir sie, so haben wir manchmal auch unsere Probleme mit, aber das ist die Authentizität, die es braucht in einer genormten Fußballwelt. Punkt, aus dem Aus. Yes, yes, yes. Aber es war auch geil, man muss auch mal vorm Spiel schon eigentlich anfangen. Das war auch schon geil. Also irgendwie die Stimmung in Berlin auf dem Breitscheidplatz und dann später auf dem Fanmarsch. Ja. Das sind auch Momente, die gehören auch dazu. Da triffst du Leute, die auf dich zukommen, die du vielleicht auch lange nicht gesehen hast. Jeder ist eine Menge da. Jeder ist irgendwie miteinander verbunden und du hast irgendwie Ja, alle gesellschaftliche Zurückhaltung, will ich es mal nennen, ist aufgehoben. Du, wenn du jetzt einfach zu irgendjemandem gegangen bist, ein bisschen umarmt hast, im Alltag würde er wahrscheinlich denken, du willst ihm die Tasche klauen. Da war das ganz normal. Das war einfach ganz normal. Das war so eine, da lag so ein Spirit in der Luft, der war irgendwie echt geil. Also du hast irgendwie, vor dem Spiel hat sich das schon dann natürlich wieder vorm Spiel Tanker hatte, die Choreo war auch geil mit Charlie Körbel, als er das gesehen hat allein. Als er den Pokal reingetragen hat, dann dreht er sich erst nach da, dann sieht er das, dann hast du auch gesehen, das nimmt ihn auch schon mit. Die war, sind, ja, war aber auch großartig. Das sind alles Sachen, ja, und was sich dann auch noch hier in der Stadt abgespielt hat. Grüße an alle, die ich getroffen habe, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Es ist einfach, das ist einfach so großartig und das hört noch nicht auf. Das ist einfach so, jetzt werden schon die Sachen rumgeschickt. Hier, nehmt euch alle frei, 31. August ist, glaube ich, die Auslosung oder wann? 31. August ist die Auslosung und vorher ist ja irgendwie noch dieser komische Supercup. Ja, und dann setzt man sich mit seinen Leuten zu Hause hin und bucht irgendwelche Hotels und Flüge und so. Es hört ja jetzt nicht auf mit diesem Ding. Es ist, Marvin hat es gesagt, es kann der Start von was Geilem sein. Aber ich muss auch sagen, selbst wenn die Eintracht, wie wir die Eintracht von früher kennen, das verkackt, wie wir das schon mal mit einer Europapokalteilnahme gemacht hatten, das ist mir auch egal. Ich bin jetzt für die nächsten 5 bis 10 Jahre Minimum versorgt. Also das ist trotzdem so eine Sache, ja. Da schließt sich trotzdem so ein kleiner Kreis, der die ganzen Enttäuschungen aufgehoben hat und einfach wieder auf Reset setzt. Also man hat jetzt einfach auch wieder Kapazitäten für Enttäuschung, so wie die Sachen, die wir auch schon erlebt haben. Das war jetzt nach diesem Schalke-Ding, als das so abgeschenkt wurde und nach dieser Kovac-Kommunikationsdesaster-Ding-Nummer, war das so ein bisschen, wo du dachtest, boah, ich weiß nicht, ob ich nächste Saison die Energie noch aufbringe. Mhm. Das ist aber jetzt alles wieder auf Null gesetzt. Es ist einfach wieder da, du hast jetzt Bock. Und Marvin hat mir heute Morgen auch schon geschrieben, ey, das ist das Geilste und ich kann es nicht begreifen. Aber Marvin hat auch schon die Gedanken zu sagen, ey, was passiert jetzt? Weil was passiert jetzt? Jetzt ist ja auch nicht nur das Ende von der Geschichte, sondern kann auch der Anfang vom zweiten Teil sein. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil das muss ich noch ganz kurz einhaken, das hättest du nämlich nicht so erreicht. Und da hat ja Alex auch vollkommen recht gehabt. Stell dir mal vor, wir wären jetzt das Pokalfinale verloren und hätten uns irgendwie, sagen wir mal, eigentlich wir hätten verloren auf Schalke. Ne? Hätten verloren auf Schalke, was wir getan haben, aber die Bayern hätten auch gewonnen gegen Stuttgart. Dann wären wir ja eigentlich mit einem relativ unguten Gefühl dann doch noch in Europa eingezogen. Ne? Weil wir haben eigentlich jetzt ein bisschen alles verloren, haben irgendwie noch Platz 7, okay, naja, und jetzt DFB-Pokalfinale haben wir auch verloren, naja, okay. Aber dann hätte das hätte niemals dieses Feuer ausgelöst, weil ich war auch fertig. Ich muss auch sagen, ich bin irgendwo natürlich emotional auch leer, wo ich dann gedacht habe, natürlich, die letzten Wochen haben uns alle mitgenommen, weil wir zwischenzeitlich irgendwo auf der 4 waren, wir hätten irgendwie auch vielleicht in die Champions League kommen können und so weiter, und dann ist es halt nach unten gegangen. Aber dadurch, dass jetzt dieses unermessliche Ziel, wovon ich eigentlich rational nicht ausgehen konnte, das wir aber trotzdem erreicht haben, da ist natürlich der Speicher jetzt wieder voll und jetzt denke ich halt so weit und jetzt kommen aber genau diese Träume müssen uns auch befruchten, dass wir denken, geil, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Alter, ich könnte jetzt schon die Flüge buchen. Gib mir irgendwas, weiß ich, dann fliege ich halt nach Neapel oder was weiß ich, keine Ahnung, wer sich jetzt gerade qualifiziert hat. Fliege nach England, super, Dänemark auch, komm, hier, Brøndby, whatever. Bin ich sofort dabei. Geil, super, ich bin schon jetzt schon heiß, obwohl die Saison jetzt gerade erst vorbeigegangen ist. Also das ist doch super, eine Vorfreude aufs nächste Jahr zu haben, ist auch mal was Schönes, wo du nicht gleich denkst, oh Gott, jetzt brauche ich erstmal, wie es ja zum Beispiel nach dem knappen Klassenerhalt war. Ja, da brauche ich immer meine Ruhe, da brauche ich auch mal Alkoholabstinenz, da war ganz schlimm. Ja, das stimmt schon. Eigentlich ist es immer schlimm, wenn man nicht vom Alkohol wegkommt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also langsam füllt sich der Akku wieder. Ich würde gerne nochmal auf den Moment rund um die Siegerehrung zurückkommen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, und das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, dass man da einfach sehr stark gemerkt hat, wie anstrengend diese Saison war und wie unrealistisch in Anführungszeichen das in dem Moment war, weil ich fand, dass es nicht so emotional in dem Moment war. Klar, wir haben gesungen und geklatscht und gefeiert, aber es war, fand ich, im Vergleich zu vielem anderen schon noch ziemlich leise. Und das mache ich einfach so ein bisschen auch an dem Punkt fest, dass da in dem Moment einfach auch dieser Akku leer war, weil du einfach 94 Minuten da durchgeballert hast und einfach nicht mehr konntest. Das hat sich doch an dem Abend auch noch gezeigt. Wir haben uns ja auch alle nochmal kurz gesehen auf dem Platz da. Ja. Das ist ja auch jetzt nicht mehr so, dass die ganze Stadt abgebrannt wurde. Viele sind auch schon nach Hause gefahren, du hast nach dem Spiel dich getroffen. Aber das war nicht, dass du dich angeschrien hast, sondern man hat sich einfach eher still in den Arm genommen. Also so dieses, ich glaube wirklich auch, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, mehr Euphorie zu produzieren, einfach als in diesem Gacinovic-Moment und in den Minuten danach. Das ist dann einfach der Peak, da kommt danach nichts mehr. Dann bist du komplett, dann hast du alle Endorphine, die du in dir hast, einfach rausgeschossen. Und das ist einfach so. Das sind Momente, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Grüße an den Lossen und den Julian, die neben mir standen, die ich wahrscheinlich im Wechsel denen die Backe blutig gebissen habe und keine Ahnung, so eine Mischung aus Küssen und Beißen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe so oft, wie ich in diesen nach diesem Spiel geflennt habe, das habe ich auch nicht normalerweise. Ich bin eher so ein Typ, der sich einfach einigermaßen dann zurückzieht und für sich sein will. Aber so, ich konnte es gar nicht zurückhalten. Aber das Gute war halt auch, dass es nicht nur mir so ging. Jedem. Ich habe nicht einen gesehen, der das irgendwie gut verkraftet hat. Sondern das war einfach diese Momente, dass du das Gefühl hattest, da stehen Leute und denen passiert in dem Moment das Gleiche wie dir. Das sind ja alles Leute, die jetzt auch nicht erst seit 2 Jahren dorthin gehen. Sondern das sind alles Leute, mit denen hast du dich auch schon zusammen aufgeregt. Mit die haben alle, jeder hat seine Geschichten zu erzählen, wo er XY gesehen hat. Und wir hatten natürlich diese Sachen mit Reutlingen, mit Kaiserslautern, das gab's. Das waren aber meistens Sachen, die irgendwas mit Erster- und Zweiter Liga zu tun hatten. Das sind Sachen. Telefon, also ja, Telefon. Ich bin schon so durch das Telefon nicht mehr von der Klingel unterscheiden kann. Das sind Sachen, die haben sich einfach unterschieden. Ja, und das sind, ja, das ist einfach trotzdem dieses Maximum, was du haben kannst, zu denken, okay, was ist denn hier? Klingelt. Super, das gibt's auch nur bei Live-Aufnahmen. Großartig. Ich würde sagen, wir spielen dann jetzt einfach mal den Max ab, der hat uns nämlich auch noch was geschickt und bis dahin ist der Basti vielleicht von der Tür zurück. Na klar. Hey, ihr Assis vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ist jetzt der Morgen danach. Für euch immer noch derselbe Tag, da bin ich mir relativ sicher. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine geile Truppe. Es war ein mega Finale. Es hätte in alle Richtungen ausgehen können. Und genau deswegen war es so ein geiles Finale. Weil das gehört zu einem guten Finale mit dazu. Und ihr habt es euch genommen. Ihr wolltet diesen fucking Pokal haben. Ihr habt ihn in die Hand genommen. Ihr habt ihn euch nicht entreißen lassen. Und dann habt ihr es auch definitiv verdient. Und es war eine der besten Eintracht-Frankfurt-Mannschaften, die ich gesehen habe, auch eine der besten Leistungen. Ich kann mich an eine Eintracht erinnern, die in großen Momenten immer mal wieder dusselige, dumme Dinge getan hat. Der tollpatschige Kellner, das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Diesmal wart ihr kein tollpatschiger Kellner, sondern ihr wart eine Wiesenbedienung mit 20 Maß in der Hand, die das ganz locker wegrockt. Und egal, um ihr außenrum explodiert das verdammte Wiesenzelt. Aber das ist ihr einfach scheißegal, die macht einfach ihr Ding. Und ist deswegen die Heldin. Das seid ihr. Ihr seid eine Wiesenbedienung. Also herzlichen Glückwunsch. Genießt das Ganze. Macht bitte eine Podcast-Folge dazu. Irgendwann werde ich wahrscheinlich dann auch ertragen, die dann mal anzuhören. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Aber für euch wird es immer eine schöne Erinnerung sein. Feiert schön und fangt einfach viel von dem Tag ein. Ja, Grüße, nicht vom Rasenfunk, sondern einfach nur der Max. Grüßt jetzt mal den Eintracht Frankfurt Podcast. Schickt es den anderen bitte auch. Feiert schön. Ja, vielen Dank an unseren ehrenwerten Freund Max vom Rasenfunk, den wir ja auch Samstag dann noch auf dem Breitscheidplatz getroffen haben. Schön war's. Mhm. War definitiv schön. Ich glaube, der Abend war im Verlauf für uns definitiv besser als für ihn. Aber ja, so ist das halt im Fußball, ihr Chef, ne? Dafür hatten wir freitags sehr Spaß mit ihm. Das war auch sehr lustig. Stimmt, wir waren ja freitags noch bei der Elf-Freunde-Party und Basti, der olle Geier, hat natürlich Selfies mit aller Ich habe mich mit Dirk von Torra angefreundet. Grüße. Und hast Selfies mit Schmatke gemacht, genau. Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass Basti irgendwann einen Doppelpass übernimmt. Ja, ich auch. Dann lade ich einfach nur uns ein und dann sitzen wir dort. Dann wird nur noch über die Eintracht gesprochen. Dann wirst du schnell gefeuert, weil du nicht zielgruppenorientiert arbeitest und nicht die ganze Zeit über die Bayern gesprochen wirst. Leider Spaß. Wir können ja die ganze Zeit über die Bayern sprechen. Wir sprechen halt noch nicht positiv über die Bayern. Ich habe da aber normalerweise kein Problem, wenn du die beiden schwierigen Figuren oder die drei schwierigen Figuren außen vor nimmst. Ja. Aber gut. Ja. Wir brauchen uns, wie gesagt, wir können ja auf uns gucken. Das Geile ist, ich bin heute eben gerade eigentlich beim Rewe an Thomas Müller vorbeigelaufen, an dieser Thomas Müller Figur für die WM. Hier, da gibt's doch irgendwie Kärtchen oder so. Und ich bin da dran vorbeigelaufen und hab gegrinst. Kärtchen, ja. Das war für mich überhaupt kein Problem. Das hat mich überhaupt nicht provoziert, weil, wir haben den Pokal geholt. Alles gut, Thomas. Auch ein kleiner Mosaikstein, der mich sehr erfreut, dieses ganz kurz angebundene Interview von ihm, wo er gesagt hat, können Sie sich sparen? Ja, der taucht zur späteren Stunde hier auch nochmal auf. Was mich so ein bisschen im Nachgang zu dem Spiel auch noch so ein bisschen gefuchst hat, aber vielleicht ist das auch wieder nur so Filterblasenwahrnehmung. Ich bin ja dann Sonntag relativ früh, nicht ganz so früh wie Marvin, was mich immer noch total irritiert, mit dem Zug zurückgefahren und hatte erstaunlich viel Zeit und habe mir mal so diese ganzen Presseartikel und so weiter durchgelesen und da ging es ja zumindest in den ersten am Sonntag in keinem wirklich um die kämpferisch-spielerische Leistung der Eintracht, sondern da war ja überall nur dieses, die Bayern waren nicht bei der Siegerehrung dabei. Es hat mich schon so ein bisschen genervt. Ja, du hättest Hessenschau.de gucken müssen, ohne Spaß. Wir haben nur Jubelartikel, das ist vielleicht auch zu einseitig. Ich wollte gerade sagen, aber, René. Ja, doch, also wenn wir irgendwann alles Blöde, was uns nervt, ausblenden können, dann doch jetzt. Ist doch alles scheißegal. Sollen die Zeitung doch schreiben, was sie wollen, als da Kinder gestorben sind und die Bayern nicht bei der Siegerehrung waren. Ganz ehrlich, ich habe das gar nicht an mich rangelassen. Nee. Weil man, da wieder Marvin gesagt hat, du kannst auch an diesen Artikeln geistig grinsend vorbeilaufen wie der Marvin an der Figur. Das ist doch egal, sollen die sich doch aufregen, machen, was sie wollen. Und mit dem Elfmeter, ganz ehrlich, diese Elfmeter-Diskussion ist mir auch scheißegal. Da kann der Chiri erzählen, ja, dann sagt der andere nein, Colinas Erben schreibt was. Sei in allen belassen, mich interessiert das überhaupt nicht. Nee, da kratze ich mir am Arsch, da kratze ich mir am Arsch und gucke mir noch zum 80. Mal Skacinovic-Tor an. Das ist mir doch scheißegal, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Ich meine, ganz ehrlich, was soll er denn tun? Er entscheidet mit Videobeweis gegen einen Elfmeter. Dann ist für mich der Käse gegessen. Dann gibt es auch keine hypothetische Ja, Wenn und bla bla bla. Das ist halt alles Unsinn. Ja, das ist scheiße für die Person, wenn es offensichtlich Elfmeter war. Er begründet es damit, dass es, was er einen Tag später nochmal gemacht hat. Und dann ist es so. Und dann nehmen wir das doch hin und dann können wir es auch nicht, da gibt es gar nichts. So, weißt du? Und wie gesagt, wir haben 3-1 gewonnen und halt auch nicht nur knapp 1-0 durch den Elfmeter. Na, wie ich erst gedacht habe, dass wir, wenn, dann knapp durch den Elfmeter, einen glücklichen Elfmeter. Nein, wir haben 3-1 gewonnen, wir haben 3 eigene Tore geschossen, die Bayern haben es selbst nicht genügend auf den Platz bekommen. Das stimmt, ja. That's the point, ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die noch mehr frustert, aber was sie nicht zugeben. Sie waren ja jetzt auch, ja, sie hatten Chancen, die haben es aber auch nicht reingemacht und sie haben es aber auch nicht geschafft, gegen die zerstörerische Taktik der Eintracht halt auch nur da irgendwas durchzusetzen und sie haben halt keinen Sieg wirklich, also sie haben keinen Sieg gemacht und sie haben, das Tor war halt auch eher, weil wir in dem Moment halt einfach nachsichtig waren, was das Pressing angeht, ansonsten wäre das Tor wahrscheinlich so auch nicht zustande gekommen, also das merkst du halt auch ganz klar. Man muss ganz ehrlich sagen, man muss auch mal überlegen, wer da gespielt hat. Die Eintracht hat gespielt mit allen Auf- und Abs, die wir hatten gegen Bayern München in der Bestbesetzung. Als ich die Aufstellung von Bayern gesehen habe, habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, das ist, da ist schon das auf dem Platz, was sie auf dem Platz kriegen können, das ist das Beste, so. Und die Eintracht hat es trotzdem geschafft. Ja, und die Eintracht hat es trotzdem. Das Beste und Ulreich. Die hat es trotzdem geschafft, diese Mannschaft einigermaßen runterzuziehen. Die Bayern waren jetzt nicht unfassbar überlegen. Die Eintracht hat hier mit dem allergrößten Suff gewonnen. Nein, die Eintracht, in der Anfangsphase sogar, war die Eintracht sogar, die ersten 10 Minuten war die Eintracht besser, fand ich. Und dann hast du, zur Halbzeit führst du auch einigermaßen verdient. Dann fällt der Ausgleich und danach ist es aber auch nicht so, dass die Eintracht eingebrochen ist. Natürlich, das wäre aber wahrscheinlich auch gegen jeden anderen Verein passiert. Das ist der Verein, der zurückliegt, dass der am Ende nochmal Druck macht, ist doch klar. Das ist ja das liegt ja in der Natur des Spiels, dass dann der Verein irgendwie noch probiert. Und die haben sich natürlich bald sicher die Bälle hin und her gespielt, aber wirklich unfassbar zwingend waren die nicht. Ja. Und das ist einfach, und dann kommen diese Entscheidungen und endlich hatten wir auch mal so. Ja? Du hörst deine Klingel nicht. Der Postbote war wieder bei uns, der Nico klingelt die ganze Zeit bei dir. Oh, sorry, ich hab Kopfhörer. Danke dir. Du bist jetzt übrigens live in der Sendung. Grüße. Der Nico klingelt. Der Nico? Jetzt wissen wir auch, wer geklingelt hat. Aha. Das ist so vom kroatischen Busfahrer zum Postboten. Zum Fame-Basti aus Frankfurt. Großartig. Witzig, die stecken alle unter einer Decke, ne? Es ist echt ehrlich. Yes. Der ganze Ärger, das war alles hausgemacht. Die wollten uns hier eine Geschichte verkaufen, dass hier der Basti gegen Nico oder so. Im Endeffekt hingen die alle unter einer Decke, haben uns so emotionalisiert, damit wir am Samstag diese Eruption in uns spüren. Ich merke schon. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wer sich denn diese blöde Geschichte mit diesem Anruf gestern ausgedacht hat. Jetzt wissen wir's. Grüße. Okay. Na gut. Gut, hat bis eben funktioniert, Basti. Jetzt kannst du mir nichts mehr erzählen. Jetzt ist ja schon vorbei. Ja. Ja. Naja. Nee, aber es ist, aber genau so ist es. Und wie gesagt, die Bayern, ja, wie gesagt, haben nicht so richtig den Drive rausbekommen. Ich glaube, innerhalb der Mannschaft habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einiges nicht so stimmt. Ihr habt die Sache mit Thiago angesprochen. Ramesh hat mich auch ein bisschen gewundert. Da gab es einige, ja, wie soll ich sagen, atmosphärische Differenzen, ja. Und aber uns soll es recht sein, weil wir haben es an dem Tag auf den Platz bekommen. Und die Bayern werden es auch verkraften, meine Güte. Also die werden auch schon wieder ihre Titel holen. Die sollen sich, das ist doch alles in Ordnung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Saison gerettet hätten mit dem Double, weil die, glaube ich, trotzdem an diesem Champions League ausnagen. Die werden sich jetzt neu aufstellen oder auch nicht, was ich auch schon wieder mit Amüsement gelesen habe. Aber wenn man doch die Bilder gesehen hat, ich glaube trotzdem, dass es trotzdem einen Konsens auch außerhalb von Eintracht-Blase geben kann, dass diese Mannschaft das auch verdient hat und diese Fans auch. Wenn man sieht, wie auf dem Römer rumgehüpft wird, die ganze Stadt ist voll, 100.000 auf den Straßen. Das sollte einfach sein. Ich bin der Letzte, der irgendwas von Religion hält, aber das ist trotzdem so eine, das sollte einfach so sein. Das ist einfach so, das sollte so, das gehört sich so. Im Endeffekt ist doch die Eintracht oder der Verein für viele einfach eine Ersatzreligion. Oder? Genau, aber auch die viel, viel coolere, ehrlich gesagt. Ja, Logo, ey. Mein Güte, also wenn die Religion... Ja, mit Papst Peter Fischer. Ja, genau. Ja. Sau, ja, geil, der predigt ja wenigstens keinen Wein und trinkt nur Wasser oder andersrum. Nee, der säuft nur Wein. Der säuft nur Schnaps. Ich würde sagen, der säuft den ganzen Tag nur Wein. Ja. Naja, es ist doch einfach, es passt so viel, dass wir, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich, wenn wir nochmal irgendwie eine Saisonabschlussfolge machen, wir werden uns auch noch Sachen einfallen, die wir wahrscheinlich heute auch vergessen, weil jeder, glaube ich, noch an diesem Dienstag so emotional aufgeladen ist und das auch alles erstmal in der Nachbetrachtung alles irgendwie, ja, verarbeiten muss, zu denken, okay, da waren auch geile Sachen neben dem Platz, wie gesagt, ja, Marvin hat es ja auch schon gesagt, dass man so viele coole Leute getroffen hat und dann klappt diese Nummer und dann, ja, die Euphorie ist ja nicht weg. Ich kenne gerade, egal mit wem ich rede, kein anderes Thema. Es gibt in allen sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram, es gibt 90% der Bilder handeln davon. Also es ist einfach so, wie du siehst einfach, wie jeden das ansteckt. Ja, das stimmt. Und das wird noch lange nachhallen. Genau, und nochmal ganz kurz zu der Thematik, die René angesprochen hat. Natürlich gibt es diese Schwachsinnsartikel, aber es gibt halt genauso viele gute Artikel. Das ist halt genau der Punkt. Das Problem ist, man hat immer eine andere Gewichtung, wenn man irgendwas liest, was einem nicht gefällt. Und dann tendiert man, glaube ich, dazu, das höher zu gewichten, als das, die Sachen, die einem gefallen. So, weißt du, das ist oftmals so. Und ich glaube, Max hat es ja auch genauso gesehen wie du, ne? Dass immer viel negative Berichterstattung natürlich halt auch so ein bisschen ausgelöst, dadurch, dass halt Leute Klicks erzielen wollen und du erzielst leichter Klicks mit negativen Reaktionen, anstatt mit positiven oftmals. Aber dann kannst du natürlich, aber wenn du es richtig gut machst, wie jetzt der Artikel, den wir nachher noch verlinken werden, so mit Freunden und so weiter und so fort, wenn du das so emotional die Leute packst, dann packst du die halt auch mit was Positivem. Und ich glaube, das ist Ending on the High Note. Daran müssen wir uns festhalten. An den anderen Kladderadatsch. Weil Leute müssen irgendwie sehen, was sie was schreiben und deswegen gibt es auch genügend Schwachsinnsartikel, wo Leute da über die Gefährder in der Kurve schreiben und total undifferenziert irgendwelche drei Zeilen aneinander klatschen. Man muss auch überlegen, wahrscheinlich sind die Leute, die dann noch nüchtern waren um die Uhrzeit, haben eh nicht so viel Ahnung von der Materie, glaube ich. Ich hol mal ganz kurz mein Paket rein, bevor das geklaut wird. Bis gleich, ich bin gleich wieder. Alles klar, ja. Alex, was war denn für dich sonst noch so ein emotionales Moment eigentlich an dem Samstag? Ich meine, du hast ja schon die Aufstellung so ein bisschen skeptisch beäugt, aber ich meine, wie es dann gelaufen ist, war dann schon sehr positiv, oder? Ja, klar. Also ich bin noch tatsächlich mit einer super Negativ-Einstellung hingefahren. Ich habe auch euer Video vorher nicht geguckt und ich wollte mich auch gar nicht mehr mitreißen lassen. Und also für mich war die Saison einfach zum Abschluss so enttäuschend. Ja. Und bin halt auch mit null Erwartungshaltung dahin gefahren. Mhm. Im Flieger kam es dann so langsam, ne? Wir sind ja kurz vor knapp erst geflogen. Und da waren dann aber auch die ganzen Eintracht-Fans im Flieger. Und dann kam so langsam der Bock, aber auch immer noch null Erwartungshaltung. Und wenn du halt mit überhaupt keiner Erwartungshaltung dahin gehst und dann mit was gehst, was unfassbar und noch nicht mal im Traum so vorstellbar gewesen wäre, das ist halt einfach nur geil. Ja. Und gab es irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, hier ist ja doch was möglich? Ja, ich glaube, das war so ein bisschen wie der Basti hat es eben Zweckpessimismus genannt. Ich wollte mich nicht drauf einlassen. Also ich wollte nicht während des Spiels denken, ah, hier geht was, sondern ich habe permanent versucht, mir einzureden, komm, das 1-1 ist gefallen, da dachte ich mir, ja, komm, muss ja so laufen und ist ja eh nichts drin und ja. Ja, ne, es ist also, ich habe aber auch genau dieses Gedankengang, obwohl ich wirklich versucht war, sehr pessimistisch, sehr optimistisch zu sein, ich mir eingeredet habe, in einem Spiel, an einem Tag, in einem Tag im Jahr kannst du die Bayern irgendwie doch noch bezwingen. Ja, irgendwie so habe ich mir das die ganzen Wochen, die Woche davor eingeredet. Aber natürlich denkst du nach dem 1-1, denkst du, na gut, okay. Eigentlich, ich habe dann schon gedacht, okay, was wird dann unsere Saisonabschlussfolge, der Titel unserer Saisonabschlussfolge, habe ich gedacht, knapp dran oder so nah dran, irgend sowas, weil wir waren ja dann nah dran, so nach dem 1-1, habe ich gedacht, ja, okay, dann wäre das halt genau, so das hast du Narrativ. Du, ja. Du hast nämlich genau das gedacht. Ich habe es nämlich dann auch, in der Halbzeit habe ich es mir nicht erlaubt. Dann habe ich irgendwie fast, als ich mir kurz überlegt habe, was passiert, wenn es wirklich funktioniert, dann fast wieder angefangen zu flennen. Mein Kumpel sagt zu mir, jetzt hör auf zu flennen, du nervst mich. Und dann fällt dieses 1-1 und da habe ich mich natürlich in dem Moment auch bestätigt gefühlt. Weil ich gesagt habe, ja, ich sag's dir doch. Und dann hast du gedacht, dieses Ungewöhnliche, was die Eintracht da in der ersten Halbzeit geschafft hat, das gleicht jetzt wieder aus. Genau, ja, dieser kurze Ausreißer, der gleicht jetzt wieder aus und die Bayern spielen da souverän runter und wir verlieren wahrscheinlich wieder 2-1, so wie letztes Jahr, weil da kommt dann auch nochmal irgendwie so ein Tor, Lewandowski macht noch seine Bude und bla bla bla. Da hast du es zum ersten Mal gedacht, dann ist das aber nicht passiert, dann wurde es immer später, dann hast du gedacht, boah, Alter, jetzt verlieren, wenn wir es noch verlieren. Es wurde halt, eigentlich habe ich mir immer gedacht, es wird jetzt immer schlimmer, wenn wir verlieren, weil... Ja. 2-0, ein frühes 2-0, und dann kann sich da, ich habe dann immer gedacht, das habe ich mir beim Video 70. Minute, ne? 70. Minute, dann kommt die 80. und als das Rebic-Tor dann abgepfiffen wurde, ey, ganz ehrlich, wie oft die uns da durchgeschüttelt haben, du hast dieses, okay, 1-1, dann hast du wieder Hoffnung, Rebic macht das Tor, freust dich, um danach wieder zu warten, ob es überhaupt zählt, um dich dann nochmal zu freuen, um dann wieder den Elfmeter zu haben, wo du dann denkst, wo du dich dann letztendlich wieder bestätigt fühlst und denkst, ich wusste es am Ende des Tages doch. Und wenn es ein Elfmeter in der 94. Minute ist. Und dann zeigt er plötzlich wieder auf den Eckball. Du realisierst das nicht, Gacinovic läuft aufs Tor und der Rest ist Geschichte. Das ist mir immer noch zu viel. Und das ist mir einfach zu viel. Und dann gab's ja auch wirklich die Situation, ich meine, selbst nach Eckball, der kann ja auch gefährlich sein, weißt du? Du wartest immer noch. Ich meine, Eckball, ich konnte ehrlich gesagt, bei den Eckbällen konnte ich nie aufs Spielfeld gucken, weil ich habe beim ersten Mal, als die beiden Eckball gemacht haben, habe ich hingeguckt und der war gefährlich. Und dann habe ich beim zweiten Eckball nur noch auf die Videoleinwand geguckt und der war nicht mehr gefährlich. Und seitdem habe ich dann, weißt du, machst du ja im Spiel so Marotten, ja? Die dann so, okay. Ich gucke jetzt immer, bei Eckbällen gucke ich immer nur noch dahin, weil dann denke ich, da wird es nicht mehr so gefährlich, so total kacke. Aber sowas denkst du dir halt in dem Spiel so nach dem Motto, ja, okay, das bringt vielleicht Glück oder so. Weißt du, dann habe ich da nicht mehr reingeguckt und dann habe ich gedacht, komm. Und dann aber denkst du, oh, scheiße, so knapp jetzt, ja, Eckball, ey, vielleicht bekomme ich jetzt nicht einen Elfmeter. Ich habe das auch erst gar nicht so realisiert, die Situation. Okay, geht, was ist das jetzt, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, aber selbst die Ecke kann gefährlich sein. Und dann, dass es dann so kommt, ist eine absurd perverse Dramaturgie, die du aber nicht anders erzählen konntest, weil genau das setzt dieser Saison der Eintracht halt die Krone auf. Genau diese perverse Art, kein locker heruntergespieltes 2-3-0 oder so, sondern genau diese Art und Weise mit dem 1-1, aber dann die wackeligen 5 Minuten. Aber dann gleichzeitig merkst du dann, okay, danach ging's wieder. Und dann siehst du Rebic, der sich eine Chance erarbeitet, endlich wieder und nur knapp das Tor verfehlt, was ja auch schon eine Mörderaktion war. Ja, wo der also den Ball am langen... Wie Rebic wunderbar, unfassbares Spiel gemacht hat. Der hat ja noch mehr Tore machen können. Der hat zweite seiner absolut wichtigsten Tore seiner Karriere geschossen und hätte noch ein drittes machen können. Und da habe ich gemerkt, okay, hier geht doch was. Hier geht was. Und es ist nicht so, dass die Eintracht das Ding jetzt einfach abschenkt. Und dann nach und nach hat die Eintracht sich ja auch wieder gefestigt, hat sich wieder mehr in dieses Spiel hineingekämpft. Und dann halt das 2-1 ist, glaube ich, die Erfüllung. Also, meine Güte, also seine Karriere ist jetzt schon, wenn du überlegst, wo er auch herkam, und das ist halt auch wieder der Punkt, ne? Wir können halt viel über rein rationale Dinge sprechen, aber meine Güte, Rebic ist zur Eintracht als gefallener Held gekommen, als potenzielle Hoffnung, als potenzielles Talent. Aber das nie den Drive bekommen hat, konstant bei einem Verein, wir erinnern uns an seine Outings in Red Bull bei Leipzig. Wir erinnern uns an die Situation, dass er in Florenz war, wo er Anlagen gezeigt hat, aber es nicht bestätigen konnte. Und bei der Eintracht, auch unter dem richtigen Trainer, der, glaube ich, einen ganz großen Anteil daran hat, hat er es geschafft, zu einem Spieler zu werden, der das wichtigste Spiel der Eintracht seit 30 Jahren entscheidet. Das ist unsagbar. Das ist halt einfach... Diese Geschichte, die das Spiel dann wirklich erzählt, mit dieser Dramaturgie, mit diesem, zweimal kommt jetzt der VAR und dann in der 96. Minute schießen wir dann noch das Tor. Alter, das ist natürlich krank. Ja, es ist. Ja, wobei aber alles so, ne, also es, wenn du weißt, in der 94. Minute, du spielst gegen Bayern und dann kommt der Videoassistent, dann rechnest du niemals damit, dass gegen die Bayern entschieden wird. Ja, du rechnest immer mit dem Bayern-Dusel und die Bayern, die in der letzten Minute immer nochmal irgendwie so ein dreckiges Ding ins Tor bekommen, obwohl sie 93 Minuten Scheiße gespielt haben. Das ist das, womit du rechnest und du rechnest nie damit, dass die Eintracht das Quäntchen Glück hat und dass die Eintracht wohlgesonnen im Schiedsrichter gespannt ist und damit rechnest du nicht. Aber umso geiler ist es dann, dass halt dann dieser Konter passiert und ich wollte gar nicht, dass Gacinovic schießt. Ich habe so gedacht, Alter, bevor du jetzt schießt, lauf mit dem Ball einfach ins Tor, wie du das manchmal bei so NES-Spielen gemacht hast, wo du nicht mehr genau wusstest, ja, ja, ja, wie ich schieße. Aber Nintendo, du kannst auch hinlaufen. Nintendo, ja, genau. Da fällt mir jetzt gerade der Lauf von Abraham ein, der auch einfach mit dem Ball nach vorne gelaufen ist. Das war so geil, der wusste nicht, was er machen soll. Und auf einmal, es ist aber auch keiner mitgelaufen, ne? Also ich meine, Haller, er hätte ja einfach nochmal lossprinten können, um dabei zu sein, aber der ist halt irgendwie so hinterher getrabt und ich glaube, der hat sich auch die ganze Zeit nur gefragt, Abraham, was machst du da? Also, ne? Und der steht auf einmal hinten an der Linie und denkt so, ja, und nu? Ja. Es war alles auch hervorragend. Es war einfach, das waren so viele Kleinigkeiten. De Guzman hat für mich auch gut gespielt. Der hat trotzdem eine Ballsicherheit und alleine für Standards war ich traurig, dass er dann ausgewechselt wurde, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn er einen Eckball hat, da geht immer was. Da waren ein paar, die kamen alle scharf rein. Es waren so viele Sachen, das ist alles irgendwie. Ja, wobei, da war dann aber auch wieder der Moment, wo ich mir dachte, und was, und jetzt kommt Russ? Genau, aber jetzt. Was ist das für ein Wechsel? Da sagst du genau, das habe ich auch gedacht, Russ, okay, wobei er spielt ja dann vielleicht nicht in der Innenverteidigung. Und aber ehrlich gesagt, ja, aber jetzt kam Russ. Und wenn du überlegst, was das auch für ihn für eine Geschichte ist, ne? Für jemanden, der bis auf seinen, ja, wie soll ich sagen, Aussetzer, ja, gedanklichen Aussetzer in Wolfsburg, ja, so lang für die Eintracht gespielt hat, jemand ist, der als einer der wenigen nicht nur die Eintracht-Sozialisierung bekommen hat, sondern auch die Jugendarbeit mitgemacht hat, der hochkam, der auch schon das Pokalfinale 2006 mitgemacht hat. Das ist sein drittes Pokalfinale gewesen als im Trikot der Frankfurter Eintracht. Der Abstieg und dann noch Krebserkrankung, macht er ein Eigentor und so weiter und so fort. Zum Glück gerade noch die Klasse gehalten, aber der lange Weg zurück, wo wir dann immer schon gedacht haben, wo ich auch gedacht habe, ja okay, der Russ, ja, ist jetzt auch nicht mehr Bundesliga-tauglich, das wird jetzt nichts mehr, aber der hat sich auch in dieser Saison wieder zu einem Spieler entwickelt, der wichtig war. Und er hat selbst in diesem Spieljahr noch seinen Stempel aufgedrückt und wird dann auch zu Recht eingewechselt und kann seine Karriere, damit ein für alle Mal vergolden, wenn du überlegst, welche Geschichte auch allein an dieser Person erzählt wird. An diesem Spieler, der wie kaum ein anderer so lang bei der Eintracht war. Ja, das ist schon, auch da ist Gänsehautpotenzial vorhanden. Ja, mehr als vorhanden, würde ich jetzt mal behaupten. Das war schon sehr, sehr viel. Alter. Sehr, sehr großartig alles. Das ist schon, ja. Haben wir noch was vergessen, was wir zu diesem Pokalspiel sagen müssen? Wahrscheinlich könnten wir jetzt noch 43 Wochen darüber reden, aber... Es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Ich könnte da jetzt stundenlang... Ja, ich glaube, im Endeffekt könnten wir halt ja wahrscheinlich über jeden einzelnen Spieler... Ja, und natürlich... Könnt ihr auch das ganze Spiel von mir aus mit euch nochmal jetzt schauen, das nochmal kommentieren? Ja, ich habe es jetzt schon zweimal nochmal gesehen. Ja, auch. Also echt? Nach dem Stadion... Dann noch zweimal aufgenommen. Es ist halt einfach obergeil. Gut, mittlerweile spule ich so erste Halbzeit, zweite Halbzeit den Anfang immer ein bisschen vor. Mhm. Ja, das schon. Ja, auch dieses genau. Video von dem, habt ihr das mit dem amerikanischen Fox-Kommentator, war das, glaube ich, habt ihr das Video gesehen? Habt ihr das gehört? Mhm. Ja. Ja, ich gesehen. Das ist auch geil. There's no goalkeeper. Das ist auch so geil. Das sind einfach so viele geile Sachen. Diese ganzen Videos vom Römer auch, das ist auch so geil, da kann ich mich auch alles tausendmal anschauen. Genau, aber auch ganz ehrlich, die ehrliche Freude, natürlich hat mich das geärgert, dass Radetzky, dieser scheiß Radetzky hin und her wechselt, Theater, bla bla bla. Aber wenn ich den dann auch sehe und das hat mich, ja keine Ahnung, das war ehrliche Freude, die ich da in seinem Gesicht gesehen habe und ganz schön viel Alkohol. er war ja mega rotzevoll. Aber es ist halt ein authentischer Typ so. Ja, das finde ich geil, dass ich eine Authentizität bei den Spielern erkenne, dass ich nicht dieses abgehalftete Ding, ja, wir machen jetzt unseren Stiefel und im Endeffekt kassieren wir nur Geld. Nein, das ist pure echte Emotionen bei jedem Einzelnen. Das finde ich geil. Also diese ganze Römerkacke da, das war herausragend geil. Also muss echt sagen, wir haben gefeiert und dann mit der Pyrotechnik und auch überall auf dem Römer ging es rund und so weiter und so fort. Da war Freude dabei, da waren ausgelassene Kids. Ich meine, ganz ehrlich, was wir jetzt gerade ignorieren, weil wir ja logischerweise alle nicht da waren, aber schau dir mal Bilder an, wie das in der Commerzbank Arena rund ging. Da waren auch viele Leute, die haben auch gefeiert. Die Stimmung, habe ich mir sagen lassen, war richtig gut, ja. wie geil das ist. Also ich meine, guck mal, wie viel Potenzial an Fans du dann eigentlich hast. Und das ist der nächste Schritt, auf dem die Eintracht aufbauen kann. Und jetzt bin ich schon wieder angefixt. Ich versuche das immer innerlich zu vermeiden, dass ich sage, okay, weißt du, ganz ehrlich, Eintracht ist ja für mich auch immer ein Verein, mit dem ich hadere, weil ich nie so wirklich gesehen habe, dass wir eine konstante Entwicklung nach oben gemacht haben. Aber jetzt ist die Ausrede, gilt nicht mehr. Wir haben die konstante Entwicklung jetzt gemacht. Wir haben es geschafft, unter Kovac uns von jemandem, der ganz knapp abgestiegen ist, zu jemandem zu entwickeln, der eine gesicherte Tabellenposition auf der einen Seite und das Pokalfinale erreicht und jetzt sogar den Pokal geholt hat und nach Europa kommt. Ja, das ist eine Entwicklung. Da kann ich nicht weggehen. Das ist eine Entwicklung, eine positive. Und darin müssen wir jetzt ansetzen. Und ich bin jetzt total angefixt, dass die Eintracht es schafft, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, tut mir leid, jetzt geht's bei mir schon wieder rund und jetzt denke ich schon wieder an Europa. Und jetzt denke ich, ja, wir machen da den nächsten Schritt. Es muss immer weitergehen. Ach ja, es ist geil. Das ist einfach nur schön alles. Das ist alles, alle Begleiterscheinungen sind einfach, das ist einfach so hervorragend. Das ist. Es gibt gar nicht so viele Wörter, die das irgendwie beschreiben können. Es ist einfach. Ist auch geil, jetzt durch die Stadt zu gehen. Ne? Ich war gestern am Wäldchestag. Es ist halt auch einfach obergeil. Überall laufen die Leute jetzt in Eintracht-Trikots rum. Und wenn du dann selber mit einem Pokalshirt oder so entgegenkommst, dann kriegst du auf einmal, wirst du von Leuten abgeklatscht, die du überhaupt nicht kennst. Leute fangen spontan an, deutscher Pokalsieger zu singen und so. Und die ganzen Bedienungen, die tragen alle Buttons mit der Eintracht drauf. Das ist hab halt ich auch beim Rewe heute gesehen. Sau krass, hab ich heute auch beim Rewe gesehen. Ja, genau, sorry, ja. Erzähl ruhig weiter. Das war es eigentlich. Ich wollte einfach nur sagen, wie geil das gerade ist und wie man merkt, wie die ganze Stadt einfach komplett mitgeht. Ja, es ist halt nicht zu fassen. Das ist halt diese Stadt auch. Die Eintracht war vorher auch schon geil. Das ist trotzdem so. Egal wie sehr die uns als Fans genervt hat, die Eintracht war trotzdem geil. Die Eintracht hat immer geile Auswärtsfans gehabt. Die Eintracht hat auch immer ihre Geschichte gehabt, dieses Trottlige. Und wir hatten aber auch immer unsere Momente. Aber das hat alles getoppt und dann hast du einfach, dann sind alle diese Sachen, wo du eh schon wusstest, dass das hier geil ist, das ist alles sichtbar geworden plötzlich. Das ist alles sichtbar geworden in dem Sinne, dass du sagst, ey, diese Mannschaft ist auch geil. Das sind Spieler, die, ja, ich würde Rebic gerne aufessen, das sind geile Typen auch. Ich würde wie der da sich reinwuchtet, Boateng, ihr habt es ja alles schon gesagt. Dann, wie der Marvin das auch gesagt hat, dieses Bruder schlagt den Ball lang. Das sind Sachen, die reden wahrscheinlich wirklich so in der Kabine und wie hier in Frankfurt im Fußballverein wird genauso geredet. Das ist einfach, dass diese Spirit, den diese Mannschaft verkörpert, auch diese Internationalität und diesen Zusammenhalt und gleichzeitig, was du mit diesem Zusammenhalt erreichen kannst, das spiegelt schon ein bisschen die Stadt hier wieder. Das ist trotzdem, Frankfurt ist trotzdem eine Stadt, wo auch so außerhalb vom Fußball viele coole Sachen passieren. Das ist einfach, Frankfurt ist einfach irgendwie eine geisteskranke, roughe, auch manchmal ekelhaft, aber eigentlich ist es wahrscheinlich wirklich die geilste Stadt in Europa. Und dann hast du diese Fans und dann hast du noch diesen Moment und du bist mit 30.000, 40.000 da in diesem Olympiastadion, Hunderttausende hier, auf der Autobahn hupen dich alle an. Das ist einfach, das ist schon nicht so zu vergleichen mit vielen anderen Sachen, finde ich. Das ist einfach auch, wenn ich es objektiv betrachten würde, was sehr, sehr, sehr, sehr Besonderes und das bestätigt ja, was der Marvin gesagt hat, dass das auch Fans von anderen Vereinen, nicht nur Bayern-Fans, aber auch andere, die sich mit mir gefreut haben, Grüße an die Union Berlin-Fans, mit denen die Freitagabend auch beim Elf-Freunde-Feier waren. Da war auch jemand dabei, der, Grüße an den Grobi, der sich auch diese, während dem Spiel angefangen hat zu heulen, weil er hat nicht, weil es für ihn was bedeutet, sondern weil er aber jetzt mittlerweile irgendwelche Leute kennt, denen das was bedeutet. Und der das einen einfach auch übertragen kann und denen das dann auch rührt. Das sind einfach, ich glaube, jeder, der uns auch hier mitgekriegt hat, wie wir uns hier immer aufregen und manchmal freuen, manchmal hier und hadern und denken, die Eintracht kriegt's nicht gebacken. Die wissen ja auch, dass wir gerade in diesem Stadion stehen, wenn Gacinovic auf dieses Tor läuft. Und das ist schon, ich kann es ja auch nachempfinden, weil mir ging es ja so, als ich das Osako-Tor von Köln, damals, als sie sich dadurch für den Europapokal qualifiziert haben, da weißt du ja dann auch, dass, ach du lieber Himmel, das findet man ja dann auch schon geil. Und jetzt hat man das auch noch selber erlebt. Mit den ganzen Geschichten, die wir erzählt haben, und ich wiederhole es nochmal, auch dass Jupp Heynckes sein letztes Spiel war. Ciao, mein Freund, vielen Dank auch. So, das ist trotzdem eine Geschichte, die finde ich auch geil. Zu denken, wir haben dem einfach den Abschied ein bisschen versaut, weil da war einfach auch noch eine offene Rechnung da, fertig, aus. Und das sind einfach so viele Geschichten. Charlie Kirby, wir haben es jetzt alles schon tausendmal gesagt, aber ich könnte es noch 20.000 Mal erzählen. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir wirklich in der Saisonabschlussfolge auch nochmal mit Sicherheit das ein oder andere Wort über dieses epochale Spiel, und das ist gar nicht übertrieben, verlieren. Grüße an alles, an die Welt, Grüße ins Universum. Ja, es ist genau so, und es ist natürlich arbeite ich auch mit, ja, wahrscheinlich rein emotionalen Überhöhungen, aber es ist für mich halt schon auch ein bisschen eine Bestätigung, dass in einem Mikrokosmos in Frankfurt gute Dinge entstehen können, ja, die, wo wir uns oftmals auch gegen andere Dinge durchsetzen müssen. Natürlich, ich meine, wir waren, ja, sorry, wenn ich die Thematik nochmal aufbringe, aber wir waren halt der erste Verein, der sich mit unserem bierlaunigen Präsidenten dagegen gewandt hat, dass wir halt keinen Bock haben auf irgendwelche rechtsnationalen Wichser. Tut mir leid, aber haben halt keinen Bock drauf. Und dass das aber dann natürlich halt auch sportlich irgendwo noch bestätigt wird und dass dann gezeigt wird, ja, und wir sind halt dann aber nicht nur der Verein, der dann trotzdem immer wieder nur verliert, sondern halt, wir haben es jetzt mal mit einem sportlichen Erfolg untermauert und haben gezeigt, dass Internationalität, dass ein Zusammenleben der diversesten, der krassesten Art und Weise, der diversesten Nationen irgendwie zum Erfolg führen kann, ja, es ist natürlich eine Bestätigung und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das zeigt halt für mich, dass wir in einem kleinen Mikrokosmos Dinge positiv entstehen lassen können, von denen andere sehr, sehr dabei sind, alles zu torpedieren. Und das nehme ich als Ansporn, das weiterzutragen, genauso. Ja. Sag ich ja, das geht auch über den Fußball hinaus, das muss man schon so sagen. Das geht darüber hinaus, das beträgt sich auf die Stadt auch. Das ist ja auch außerhalb vom Fußballstadion nimmt das Form an, die für den Zusammenhalt auch und identitätsstiftend sind in einer guten Weise. Und es für viele, viele, viele Leute. Und es werden ganz schön viele Neuanmeldungen ankommen, das sag ich dir. Und das müssen wir auch positiv honorieren. Da heißt ja nicht, ja, Erfolgsfans und so. Das ist halt einfach so. Als Kind gewöhnst du dich, bekommst du natürlich immer was mit, wenn du irgendwas Besonderes erlebst. Und viele Kinder, sei es, ob die jetzt 8 oder 9 oder was weiß ich, 13 sind und dann vielleicht zum ersten Mal eine Fußballsozialisierung genießen, ja, weil sie, wenn sie vielleicht nicht von Haus aus haben, die sagen, ach geil, diese Eintracht, das gefällt mir. Und die werden jetzt angefixt. Und dann werden die wahrscheinlich auch irgendwann wieder Tal des Tränens durchschreiten müssen, so wie wir das gemacht haben. Aber wenn sie dann irgendwann wieder so ein positives Erlebnis haben, wie wir das jetzt geschafft haben, dann geht's halt wieder. Und genau so müssen wir das halt einfach sehen. Und ich glaube, nur so kann sich der Fußball, der normale Fußball, der auch schon total drüber ist, ist doch ganz klar, aber trotzdem noch so eine kleine Bastion des nicht wild gewordenen Finanzwahnsinns, nur so kann sich das einigermaßen halten. Sollen wir mal nach vorne gehen und mal noch so auf ein paar andere Themen schauen, weil Frau Alex muss ja dann auch gleich noch hinfort. So sieht's aus. Einen haben wir noch zum Abschluss. I heard Bayern lost. But I think that's not too important for us. Den musste ich da einfach rausschneiden, der ist großartig. Das spricht natürlich auch wie die Person hier im Club, trotzdem, ich feiere den auch. Ich weiß, viele mögen ihn, ich bin großer, großer Fan. Ja. Und wenn ich mir überhaupt noch vom Fußballgott die weitere Kirsche aussuchen dürfte, dann, dass er jetzt noch die Champions League gewinnt. Habt ihr das, gelesen, den ich retweetet habe gestern? Ja, ja, ja. Ist ja auch geil. Also da hat irgendeine, keine Ahnung, ich habe den Typ, ich habe so eine Frankfurt-Suche, ne? So eine Frankfurt-Suche bei Tweetdeck, wo ich immer so grob überschaue, was irgendwie so gerade in Frankfurt passiert. Naja, halt auch wegen der Arbeit. Und dann, weißt du, kann ja auch sonst irgendwie Unfall oder sowas sein. So, und dann schaue ich und dann kommt dann dieser Tweet, wo dann steht, ja, also ich interessante. Auch, soll was? Ich? Ja, dann mach halt du. 1981, erstens Royal Wedding, zweitens Frankfurt hat den DFB-Pokal gewonnen, drittens ein London-Club gewinnt den FA Cup, viertens Liverpool besiegt Real Madrid. 2018, Royal Wedding, Frankfurt hat den DFB-Pokal gewonnen, London Club hat den FA Cup gewonnen. Rate, was 4 ist. Mhm. Ist ja auch schon cool. Sie hörten es hier zuerst. Kann schon sein, ne? Alle schnell ins Wettbüro. Also ich meine, mit dem FA Cup, London Club ist natürlich jetzt schon ein bisschen hinzugesponnen, aber allein, wenn wir diese 3 Dinger nehmen, also mit der Royal Wedding und gerade einen Eintracht-Pokal, sie kannst du nicht wirklich gut planen. Also das ist schon ziemlich geil. Schwierig. Und dass du genau das gleiche Finale hast, ist natürlich auch ganz geil. Und ganz, ja, natürlich. Ich glaube, Grüße gehen vom Eintracht-Podcast raus an Jürgen Klopp. Ich glaube, der hat hier sehr viele Supporter. Definitiv. Definitiv. Wenn wir schon gerade bei der Thematik Trainer sind, da war ja noch diese Geschichte vor dem Pokal. Ja, das machen wir beim Saisonabschluss, würde ich sagen. Ja, aber wir sollten es ja trotzdem hier einmal kurz erwähnen. Wir haben einen neuen Trainer und alle Witze zum Namen und Herkunftsland sind gemacht worden, die muss keiner mehr machen. Marvin hat's aber gesagt, weißt du, was gut ist? Ja? Weißt du, was gut ist? Adi Hütte hat internationale Erfahrung, der hat schon Europacup gespielt. Und er hat Dennis Zakaria entwickelt, also das kann auch nicht falsch sein. Grüße. Aber gut gesagt, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Also von mir ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Marvin hat es schon angeteasert, wir machen nochmal eine Saisonabschlussfolge. Und da werden wir uns ganz intensiv mit all diesen Themen beschäftigen, aber das hat noch ein bisschen Zeit, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen für runterkommen. Da kommt ja auch noch immens viel, aber ja, genau. Also ja, aber so ein Päuschen brauchen wir dann auch irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Da ist Energiemangel, würde ich es jetzt mal freundlich umschreiben. Was definitiv keinen Energiemangel hat, sind unsere Dummschwätzer der Woche. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ich muss jetzt gerade wieder an das Bild auf der Videoleinwand denken, wo sie Hoeneß und Rummenigge gezeigt haben nach dem Abpfiff, wo sie beide so total miesepetrig da gesessen haben. Das ist auch ein Bild, was ich mir 300 Mal anschauen kann. Wie geil ist es, dass die Eintracht endlich mal für positive Memes sorgt, ne? Genau, so, Dummschwätzer der Woche. Wir müssen erstmal den Sieger der letzten Woche küren und da hat gewonnen mit 37,3% Pit Gottschalk, der sich ja in dieser im Doppelpass so wunderbar ausgezeichnet hat mit dieser Aussage, dass man viel zu nachsichtig mit den BVB-Spielern nach dem Anschlag umgegangen ist. Der Typ ist, ich glaube, der hört einen Eintracht-Podcast, der will, glaube ich, der Nachwuchs-Rummenigge werden. Der tut sich in letzter Zeit sehr, sehr oft hervor, finde ich. Ja, auch heute. Auch mit seinen Replies. Also der antwortet auch auf jede Scheiße, die ihm irgendwie in die Timeline gespielt wird. Okay. Hat er auf Alex Axel geantwortet, oder was? Verschiedenste Antworten, wo Leute gesagt haben, also er hatte, glaube ich, den Tweet auch noch, wenn ich jetzt seine Nominierung verstärken soll, hat er geschrieben, Ultras sind für ihn die Verlierer der Saison? Ja, genau. Also, was soll ich dazu sagen? Was soll man für so eine Verallgemeinerung auch sagen? Also was Ultras sind die Verlierer der Saison? Also was soll ich sagen? Also, ja. Okay, cool. Ja. Grüße. Als wenn, ach, keine Ahnung, egal. Gut. Dann haben wir wieder eine ganze Menge an Nominierten und im Zuge dessen, dass Frau Alex dann gleich weg muss, darf sie ihre Nominierung gleich hier als erstes mal vortragen. Dann machen wir danach die ganzen Hörer-Nominierungen. Ja, auch wenn ihr alles sagt, man sollte lächelnd über die Reaktionen der Bayern hinwegsehen. Thomas Müller kriegt von mir auf jeden Fall für sein grandioses Interview eine Nominierung für den Dummschwätzer der Woche. René, hast du das als Einspieler? Oder? Nee, ich habe es leider nicht als Einspieler. Das kam zu kurz vor der Sendung. Ja, er wurde gefragt, ob die Eintracht jetzt der verdiente Sieger ist des DFB-Pokals. Ja, daraufhin hat er nur geantwortet, die Frage hätte er mir jetzt nicht stellen müssen. Ne? Das muss ich sagen, aus meinem Körper ist viel Hass rausgeflossen, auch bei ihm hält es noch an. Die beste Umschreibung ever. Gut, dann gucken wir nochmal, was die Hörer uns geschickt haben. Übrigens ganz großartig, was wir jetzt so an Feedback alles im Vorfeld der Sendung oder auch nach dem Pokalspiel bekommen haben. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 ewig lange E-Mails bekommen. Die Mails vom Stefan haben ja mittlerweile schon Kultstatus, die kommen ja jede Woche. Was mich sehr, sehr berührt hat und ich glaube euch auch, war die Mail von Simon aus den USA, der uns geschrieben hat, dass er nach euren Schilderungen, ich war ja letztes Jahr auch nicht dabei, vom Pokalfinale letztes Jahr, dieses Jahr unbedingt dabei sein wollte und alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit er da sein konnte und nur mit wegen uns diesen geilen Fußballabend erlebt hat. Also das hat mich schon sehr berührt. Und in diesen ganzen Mails, die wir bekommen haben, waren auch ganz viele Nominierungen für den Dummschwätzer der Woche drin. Ganz vorneweg war die Nominierung von Fabian, der Franzi van Almsick nominiert, die sich wo auch anders als in einem wunderbaren Bildartikel natürlich auch zu dem Thema äußern muss, dass es ja fürchterlich ist, dass Fußballfans über den Herrn Hopp herziehen. Ist ja ganz fürchterlich. Also ich würde mich dann auch dementsprechend mal irgendwann zur Schwimmweltmeisterschaft negativ äußern, denn da bin ich übrigens auch sehr großer Fachmann. Also wer fragt denn diese Leute da auch immer? Also zu ich mir kommt doch nicht. Auch niemand und fragt mich jetzt darüber aus, nee, die kommen wie alle ich finde, Basti. Dass der Ford-Mechaniker da hinten sein Auto repariert hat. Was soll denn das? Also. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist sehr dubios. Das ist ziemlich absurd. Der Basti ist rausgeflogen, hast du gesehen, ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Muss ich mal. Ich muss... Was ich immer alles hier muss. Das ist fürchterlich. Vor allem muss ich schneiden, den ganzen Kram. Ja, wird sehr lustig. Hättest du es gleich beim ersten Mal richtig gemacht. Ja, du bist mal ruhig. Du hast ja momentan sowieso nur Aufenthaltsgenehmigung. Fiese. Ja. So, mal gucken, ob das jetzt wieder klappt. Ist der da? Nee, noch nicht. Muss ja erstmal raussuchen, wo anrufen. Bruder spielt der Leitung lang. Es klingelt. Ding, ding, ding. Der geht ja auch nicht an die Tür. Der muss dann ans Telefon gehen. Stimmt auch wieder. Es ist fürchterlich. Frau Alex schläft hier gleich ein und Marvin macht hier die Warteschleifenmusik. Ja, so muss es sein. Alex, wohin gehst du jetzt? Solo. Was ist das? A Star Wars Story. Also die Verfilmung, das ist von die Verfilmung. Han Solo. Genau, das Prequel quasi. Das was? Ja, das was halt davor war, die Entstehungsgeschichte. Und das hast du Prequel genannt? Ja. Diese Hipster-Sprache ist unfassbar. Das ist halt normal, ganz normaler Ausdruck eigentlich, ne? Null! So, Basti muss neu starten, das dauert sonst jetzt zu lange. Dann machen wir jetzt den Rest ohne den Herrn Basti. Erstmal hier weiter, bis er sich wieder meldet. So, weitere Nominierung von unserem Hörer oder Hörerin, alias Ass, und zwar Uli Hoeneß. Ach und komm, wie kommt denn der da rein? Ist ganz überraschend für den wunderbaren Satz. Wir haben Nico ausgesucht, weil er wie Jupp das Familiäre und Menschliche hat. Das ist wichtiger, als wenn uns einer erklären kann, was eine falsche 9 oder eine flache Raute ist. Ja, großartig. Vielleicht braucht ihr auch jemanden, der euch das mal erklärt. Wir wissen es nicht. Okay. Dann haben wir die nächsten Nominierten. Es ist eine Mehrfachnominierung oder eine mehrere Nominierung und zwar von dem Hörer Bamble Guy, der sich beschwert oder sagt, dass all die Twitter-Nasen, die ganze Zeit über diese drei Cabrio-Fans am Haten waren, doch bitte mal ruhig sein sollen und chillen. Da muss es wohl einiges an Tweets gegeben haben, weil die sich dahinter... Genau? Da ging es um die Fahrt vom Flughafen zum Römer und als sie in die Stadt reingefahren sind, hatten sich drei Fans hinten auf das Cabrio, auf dem Bobic, Kovac und Hübner mit dem Pokal saßen, mit draufgesetzt und haben mal Selfies gemacht und sind dann noch ein Stück mitgefahren. Also ist jetzt auch nicht der Rede wert, kann man machen. Ich glaube, das war brutal gefährlich, die hätten bewaffnet sein können. Ja, natürlich. Und dann muss man mit rechnen. Auf wahrscheinlich Twitter hat das Auto so auch eingezündet. Ein paar, die sich da irgendwie beschwert haben. Ja, du angezündet, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Habt ihr das kleine Side-Story, habt ihr die Geschichte mit den Belgrad-Fans mitgekriegt? Bus, oder? Genau, die Meisterschaft irgendwie in diesem offenen Doppeldeckerbus fahren wollten und dann aus Versehen den Bus in Brand gesteckt haben. kann mal passieren, ja? Ist schwierig. It's complicated. Ist auch übrigens ein ganz normaler Ausdruck, Alex, ne? Dann Hörernominierung von unserem Hörer @79_th_ in reellem Namen Timo, der mir übrigens die Karte für das Pokalspiel besorgt hat. Ein großartiger. Vielen, vielen Dank. Ein sehr, sehr großartiger Mensch. Er kriegt zu Weihnachten definitiv eine Karte. Weiterhin auch nominiert worden, oder wer auch die Nominierung eingereicht hat, ist unsere Eintracht Emma und das Metal-Krümel. Muss ich Basti gleich nochmal anrufen, aber erstmal machen wir das zu Ende. Und zwar wird nominiert Sky, und zwar in der Kombination Kai Dittmann, Jessica Kastrop und Lothar Matthäus, die von brennenden Autoreifen und Fananarchie sprechen. Ganz großartig. Das war ja diese Geschichte, also, ihr hattet es schon, ne? Ja, ja, ja, da haben wir ja schon im Ansatz drüber gesprochen, aber die ganze Art und Weise, wie hier Dinge kommuniziert werden, ist doch sehr bedenklich. Also da fehlen mir leider auch, da muss ich sagen, fehlen mir auch die Worte, dass Kai Dittmann, den ich eigentlich als nicht komplett bescheuert halten würde, gut, Jessica Castro denke ich eigentlich auch nicht. Gut, bei Lothar Matthäus. Sie saß halt neben Lothar Matthäus, also vielleicht ja, da irgendwie. Aber ja, aber weißt du, Leute, warum kommt ihr nicht mal runter? Warum fahrt ihr nicht mal eine Stufe zurück von eurem populistischen Rotz und fahrt mal, geht euch, setzt euch doch mal rein, schaut mal ein bisschen vorbei. Natürlich sind da breitklötzige Viecher dabei, die jetzt nicht so mega sympathisch aussehen und dir jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Butterbrot schmieren wollen. Aber Dinge immer vorauszusetzen, von denen es keinerlei Anhaltspunkte gibt, da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen. Also da fehlt mir nicht nur das Feingefühl, da fehlt mir überhaupt natürlich auch die journalistische Notwendigkeit bzw. Ernsthaftigkeit, weil untermauern können sie die Taten, die Thesen nicht. Und ehrlich gesagt bin ich einfach nur mega enttäuscht, dass diese Narrative immer wieder gesponnen werden ohne Anhaltspunkte. Keine Ahnung, wenn Sky irgendwann mal pleite geht, bin ich auch nicht traurig drum, wenn es dann die Deppen nicht mehr gibt. Ganz ehrlich, muss ich echt sagen, bei allem Respekt, ich finde, Sky macht viel coole Sachen, hat coole Moderatoren zum großen Teil, aber wenn du so eine Scheiße laberst, hast du irgendwo dein Recht auch ein bisschen verwirkt, für der Fußball Geld zu verdienen, weil immer nur auf populistischem Niveau Dinge zu erzählen, nur damit du irgendwie für Aufregung sorgst. Das fällt mir in vielerlei Hinsicht bei Sky negativ auf, wenn ich diesen schwachsinnigen Twitter-Handle mir anschaue, den kann ich sowieso nie angucken, wo jeder Mist mit Clickbait baitet wird. Ja, ihr Leute, ihr seid auch die Letzten, ey, ne? Es ist echt unerträglich. Also, was ist denn dieses direkt nach dem Spiel, dass sie überhaupt gar nicht über diese positive Emotion berichten können, sondern sofort. Genau. So tun, als wenn dort ein Attentat verübt worden wäre und das wird jetzt alles überschattet und da liegen blutende Leute auf dem Boden oder sonst irgendwas. Da ist überhaupt nichts passiert, nichts. Da ist gar nichts passiert und die dramatisieren das auf eine Weise, die mich auch echt anfasst. Die gefährlich ist. Die ist auch gefährlich, weil irgendwelche Leute das auch glauben. Genau. Dann denken, da sind marodierende Horden in dem Stadion, die irgendwelche Ordner zusammenschlagen, Scheißdreck. Selbst die Ordner haben das verstanden, dass die da in dem Moment da rumrennen mussten. Meine Güte, selbst die Polizei hat das scheinbar verstanden, weil die gar nicht so rabiat eingegriffen ist, sondern einfach nur hingegangen ist und sagt, ey Leute, macht langsam. Es hat sich alles aufgelöst. Es war alles in Ordnung. Kovac hat mit denen geredet. Der Prinz hat die umarmt. Gacinovic sah auch nicht so aus, als wenn es ihn gestört hätte. Im Gegenteil. Also Leute, da muss man auch aufpassen, dass man nicht das Maß verliert für, wenn dann mal wirklich was passiert. Also es ist einfach so. Und was da, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl bei den Reportern und der in der ARD, der Typ, der war auch so, als auf dem Römer, der ist ja völlig ausgeflippt. Das ist ja, hier wird Pyrotechnik und einige wenige gefährden hier, meine Güte, Leute. Ich habe manchmal das Gefühl, die Reporter wollen sich selber irgendwie nur retten, indem sie dann durch solche Aussagen zeigen, dass sie ja auch auf jeden Fall dagegen sind. Also das ist einfach eine Selbstdarstellung in dem Moment eigentlich auch. Ständig, wenn Kai Dittmann mir ständig erzählen muss, wie schlimm das für ihn ist, und jetzt kommt zum vierten Mal die Durchsage. Ganz ehrlich, welcher Stadionsprecher hat, ich weiß, die wahrscheinlich müssen die das machen, aber ich würde mal allgemein die Frage gerne stellen, wer denkt denn, dass wenn jetzt irgendein Fan eine Pyrofackel in der Hand hat und der Stadionsprecher sagt, liebe Fans, hören Sie bitte damit auf, hier sind Kinder und Familien, der dann sagt, ach so, stimmt, hier, oh, sorry. Entschuldigung, hab ich nicht gewusst. Die lösche ich jetzt. Kann ich mal kurz ausmachen? Danke, dass Sie mir das nochmal schnell gesagt haben, ich hätte es fast vergessen. Vielen Dank für die Durchsage und für die Erinnerung. Also das ist, Leute, und dann der Reporter muss mir das auch 30 Mal sagen, ja, hier sind doch Kinder. Ist da ein Kind erstickt oder was? Nein! Und wenn ich einen dreijährigen Sohn mit ins Stadion nehme, dann gehe ich auch nicht ganz unten an den Zaun mit dem. Also dann setze ich mich ein bisschen weiter höher. Das ist doch in Ordnung. Und wenn der Sohn dann irgendwann mal 15 ist, kann er selber unten eine zündeln. Aber es ist doch einfach. Es ist doch einfach. Ich weiß nicht. Klar ist das gefährlich. Klar gab es da auch schon Sachen, die nicht so gut waren. Und das ist auch was. Wenn was aufs Feld fliegt, finde ich das auch scheiße. Das ist ja trotzdem. Genau. Sich genauso. Und das ist genau. Und das ist einfach so. Aber wirklich, also ich weiß nicht. Das ist natürlich nicht ungefährlich. Aber wenn ich das in die Relation setze zu gewissen anderen Dingen, rechtfertigt das, diese Dramatisierung auf gar keinen Fall, zumal, und das muss man wieder sagen, das war letztes Jahr, haben wir den Dennis hier in der Sendung gefeiert, dass er eine komplette Flasche Jägermeister, nicht eine kleine, eine 1-Liter-Flasche im Stadion dabei hatte. Ja, ich hätte stimmt. Ich hätte auch dieses Jahr komplett wieder mein Wohnmobil damit reinnehmen können. Ich wollte gerade sagen, also mal ganz ehrlich, hätte es aufs Feld stellen können. Diese Zugangskontrollen, die die gemacht haben, da hatte ich mehr Schiss, weil das einfach so fürchterlich scheiße eng war und die es nicht unter Kontrolle gekriegt haben. Und wenn ich dann sehe, dass ich hatte in meiner Tasche jede Menge Kleinkram in den Taschen, den ich vergessen hatte rauszunehmen. Der hat das noch nicht mal abgetastet. Das hat den einen Scheiß interessiert. Also. Genau das ist es. Genau das. Also, brauchst du ja nicht zu wundern. René, du sagst es vollkommen richtig. Wie gesagt, erneut waren die Kontrollen erbärmlich. Ich denke, das kann man schon so sagen. Ich habe eine Stunde gewartet. Ich hatte es ja vorhin schon mal letztens gesagt. Ich habe ja hinter euch gestanden. Ich habe eine Stunde da gestanden und auf einmal drehe ich mich rum und hinter mir ist keiner mehr. Ich habe eine Stunde gestanden und war auf einmal der Letzte in der Reihe. Ja. Ja, was? Hast du dir aber auch eine schöne Schlange ausgesucht, ne? Das ist wie an der Kasse. Sucht sich immer die falsche aus. Ja, ich bin dem Marvin nachgelaufen. Er ist schuld. Ja, genau. Aber weißt du, aber ganz ehrlich, wir mussten ja hochklettern. Wir mussten hochklettern, damit wir zu dieser Einlasskontrolle überhaupt kamen, weil die das so beschissen verengt haben. Ja, tut mir leid. Aber dann warst du dann dort und dann hat dich niemand wirklich kontrolliert. Hättest du auch wieder was mitnehmen können. Ja, also, aber dann, der DFB möge bitte noch ein bisschen seine Fresse aufreißen und so Sachen sagen wie die Vereine, die müssen sich mal besser in den Griff kriegen. Ne? Da muss man mal die Vereine in die Pflicht nehmen, dass die Kontrollen mal verschärfen. Also bitte mehr solche Aussagen noch. Ja. Nee, es ist genau, zu kürzen, also, diese Diskussion, weil diese Dramatisierung auch die Fronten verhärtet, die dann verhindern, dass man vielleicht ein gewisses Stück aufeinander zugeht. Das geht ja gar nicht mehr. Weil Betrachtet der DFB sich jetzt eigentlich selbst? Ja, würde ich mich auch fragen, weil das ist ja quasi Danny Hoheit. Das ist seine Veranstaltung, ist der, ne? Also mit welchem Grund kriegt denn die Eintracht ansonsten eine Strafe, wenn der Gegner bei uns im Stadion zündelt? Das ist eine DFB-Veranstaltung. Ja, genau. Und das ist auch genau das, was ich sage. Und der Marvin hat es, glaube ich, auch von den letzten Wochen schon mal gesagt. Das ist auch nicht so, als wenn das die allerhonorigsten Herren dort wären, wie wir in der Vergangenheit rausgefunden haben. Also das ist trotzdem immer, man muss da mal immer ein bisschen bei all diesen Diskussionen die Kirche im Dorf lassen. Man kann das ja kritisieren. Mich kann ja auch einer zu mir kommen und sagen, ich finde es nicht gut, ich vertrage das nicht, ich kriege da keine Luft oder so. Alles gut. Aber so zu tun, als wenn dort live Babys erstochen worden, da fehlen mir die Worte einfach. Und das hat mir zumindest die erste, weil bei der zweiten wusste ich es, aber als zum ersten Mal habe ich gedacht, geil, ich lege mich jetzt hier fett auf meine Couch, meinen fetten Arsch, stell mir eine Pizza, schau mir das jetzt hier 8 Millionen Mal noch an. Das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, weil ich bin irgendwann von der Couch aufgestanden, ich war echt sauer. Ich war wirklich sauer und habe hier rumgeschrien. Weil als Kai Dittmann zum 900. Mal auch diese Debatte mit Gündogan da reinbringen wollte, ich hab gesagt, Leute, das hier ist die Eintracht, Speedy, und gewinnt gerade. Was, der hat Gündogan mit reingebracht? Ja, weil Steinmeier jedes Mal, wenn der Grindel gezeigt wurde. Ja, oder so. Da war Steinmeier im Bild und dann hat er mir zum 50. Mal erzählt, dass die beiden ihren Urlaub unterbrochen haben, um diese Erdogan-Scheiße aufzulösen. Diskutier bitte mit deiner Mutter darüber, Kai Dittmann, nicht, wenn die Eintracht gerade den Pokal holt. Was ist denn los, Alter? Total wahnsinnig. Und das immer diese Dramatisierung, das ist schlimm und jetzt wird hier auch noch gezündelt. Am besten hätte er gesagt, wir müssen die Übertragung hier abbrechen, weil er das nicht mehr erträgt. Also bitte, das kann nicht wahr sein, weil das macht mir das ein bisschen kaputt. Ich hoffe, dass es ich weiß nicht, lief was auf der ARD oder ZDF mit Tom Bartels? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht finde ich da auch irgendwo noch einen Link von der Mediathek, wo man sich da auch nochmal das ganze Spiel Real Life anschauen kann. Vielleicht ist es da besser, weil bis auf hier... Der Hauptmaster Philipp Hofmeister habe ich jetzt noch keinen geilen Originalkommentar gefunden, der mich recht echt flasht. Weil bei Kai Dittmann hast du in der Stimme schon gemerkt, dass es ihm ja fast gar nicht passt, was da passiert. Weil das für ihn auch noch ein klarer Elfmeter war. Ja, also kann man echt nur sagen, hört euch lieber den Radiokommentar an. Ist, ja. ist sowieso eine ganz geile Angelegenheit. Ihr könnt euch ja das Spiel angucken und startet zeitgleich den Radiokommentar von Philipp Hofmeister. Ja, und dann macht das Ganze hier noch einigermaßen oder beziehungsweise noch viel mehr Spaß. Weil ganz ehrlich... Also dieser Kommentar, deshalb wusste ich gar nicht, das habe ich erst durch euch mitbekommen, aber wenn Dietmar und selbst hier die Sky-Leute da so ausgetickt sind, dann ist das ja, naja, soll ich sagen. Ja. Also scheint es in der ARD-Mediathek oder so nicht zu geben. Ich glaube, die haben auch keine Lizenzen dafür, den Internetkram da zu zeigen. Ist ja auch wurscht. So, Frau Alex muss uns jetzt leider verlassen. Jawohl, ja. Die hat noch einen wichtigen Anschlusstermin. Es war uns ein Fest und wir arbeiten dran, dass Frau Alex auch für die Saisonabschlussfolge wieder eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. I wish you would. Alles klar. Ciao. Dir noch einen schönen Abend. Tschö. So, der nächste Nominierte passt wunderbar in das, was Basti gerade eben ausgeführt hat. Und zwar nominiert von unserem Hörer Ed Fehler, festhalten, DFB-Präsident Grindel. Und zwar für die Aussage oder den Text, den er wohl gebracht hat auf der... Das sieht schon wieder aus, Alter. Auf dem Parkett danach, dass die Eintracht doch bitte... wie ist hier so schön geschrieben worden, er hat der Eintracht ins Gewissen geredet, sie möge doch bitte den deutschen Fußball würdig vertreten. Oh, hat er schon Angst, dass hier Gewaltbilder, hier Pyrorandale wieder gezeigt werden. Aber der hat keine Angst davor, wenn 5 Hoffenheimer irgendwo hinfahren und 3 Leipziger, das ist, interessiert den nicht, würdig vertreten. Nö. Ganz ehrlich, wenn er, nee, dann soll er das intern machen. Was soll das? Was soll das bitte? Ja, es ist immer diese Pseudo-Reinwaschung seiner selbst und gleichzeitig das Anklagen von anderen Leuten. Er hätte ja mal mit seinem Kabuff da mal für sorgen können, dass ein klares Statement in Russland gesetzt wird. Ja. Man hätte ja theoretisch auch mal drüber nachdenken können, mit Regenbogenfarben-Trikots irgendwie aufzutreten in Russland. Hätten wir alles machen können. Ist alles nicht passiert. Da machen wir uns nicht verrückt, ne? Wenn da vielleicht irgendwie, wenn es da Probleme mit Homosexuellen gibt, wenn Andersdenkende unterdrückt werden oder so. Da fahren wir schön zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ist alles kein Drama. Aber im eigenen Land an Fans, die natürlich Ecken und Kanten und auch ein paar Probleme bereiten, ist doch ganz klar, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber da wird das dann skandalisiert, aber selber, weil man ja irgendwie auch ein bisschen Angst um die ganzen Einnahmen hat, die man dann irgendwie bekommt und vielleicht will man ja auch mal wieder die Europameisterschaft ausrichten und eine Hand wäscht die andere und so, ne, nee, geh mir weg, labe mich nicht voll mit so einer Scheiße, du bist doch echt der Letzte, der ganze DFB-Haufen ist wirklich der Letzte, der irgendwas sagen kann, klärt die Dinge, die in den letzten Jahren so ein bisschen ans Tageslicht gekommen sind, klärt die schonungslos auf und dann können wir drüber reden, ob ihr nochmal zu einer moralischen Instanz werden wollt oder werden könnt. Aber nicht, wenn ihr dauerhaft so viel eigenen Dreck am Stecken habt. Leute, meine Güte. Also diese Aussagen, also, naja. In der Stunde des größten Triumphes, was soll das denn? Weißt du, also... Keine Ahnung, ey, wenn der Marvin jetzt im Lotto gewinnt und sagt, Basti, ich habe 3 Millionen Euro gewonnen, und das Erste, was ich zu ihm sage, ja, aber gib nicht alles weg aus. Also, weißt du, genau. Und du denkst, kann ich mich auch erstmal kurz freuen oder nicht, Alter? Das sind diese Leute, die immer ständig was Negatives sagen müssen, egal wie gut es ist, Alter. Ja, so irgendwie, keine Ahnung. Ich geh dir ein Eis kaufen hier, aber das sind ja nur 2 Bällchen. Ja, mein Gott, Alter. Geil, ich habe 5 Kilo abgenommen, aber da fehlen noch 20. Es ist doch so. Es ist doch genau das, ein bisschen zu denken, oh, vielleicht ist es aber auch ganz cool, dass diese internationale Mannschaft, die diese internationale Geschichte erzählt, die sich als einziger gegen die AfD gestellt hat, das ist vielleicht ganz gut, wenn ausgerechnet diese Mannschaft die Eintracht in Europa präsentiert. Aber nee, das fällt ihm natürlich nicht ein. Es ist halt auch. Du weißt ja, wo der Pappenheimer herkommt. Insofern brauchen wir uns da eh. Ach, der soll kacken gehen, egal. Ciao. So, die Nominierung von Frau Alex hatten wir schon. Und dann haben wir noch eine Zweitnominierung. Und zwar aber diesmal für ein anderes Thema, nämlich wieder Lothar Matthäus, diesmal alleine. Nominiert von unserem Hörer @MioBusiness. Und zwar für die wunderbare Aussage, die er dann auf Sky Online, glaube ich, in seiner Kolumne beschrieben hat, dass die Entscheidung von 2 Jahren natürlich eine klare Fehlentscheidung ist und dass sowas unverzeihbar ist. Wo ich mich auch frage, warum muss er sich jetzt dazu schon wieder äußern? Aber wer hat sich geäußert? Lothar Matthäus natürlich. Ach komm, also ganz ehrlich, Lothar Matthäus. Ja, okay, alles klar, es ist Lothar Matthäus. Es ist Lothar Matthäus, das ist, glaube ich, der einzige Grund, aber ansonsten hätte man es auch nicht gebraucht. Genau. Habt ihr denn noch Dummschwätzer, die ihr nominieren wollen würdet? Ich habe kein wirklicher Dummschwätzer, aber so eine Bodenlosigkeit. Und zwar kann ich eigentlich nur den englischen Bundesliga-Account. Ach, das haben Sie sich jetzt. Ich habe mich nicht getraut, es mir für ihn anzugucken nach diesem komischen Talente-Video, was Sie da letztens gebracht haben. Warte mal, wenn du willst, kann ich ihn mal anmachen. Warte mal. Wir haben ja eben schon wieder das gepostet. Warte mal. Bayern, Schalke, Hoffenheim and Dortmund have made the Champions League. Bayer Leverkusen and Leipzig are in the Europa League. F is for the fans. Let's celebrate the best fans in the world. We are so clappy, thanks. Time you raise the roof. Was ist das denn, bitte? We are so clappy, thanks for the banner things you do. Oh Gott, also ich muss jetzt leider abbrechen. Also was die Bundesliga sich dabei denkt. Nur beim Zuhören verursacht das bei mir da schon Schmerzen. Also das ist so geil. Also ich weiß nicht. Oh Gott, oh Gott. Also das ist für mich so eine fehlgeschlagene Aktion. Aber gut, soll jeder entscheiden. Ja, englische Bundesliga Twitter. Zumindest, also Instagram eigentlich. Ich weiß nicht, ob die auch was anderes machen. Also ob du bei Twitter, habe ich jetzt noch nicht verfolgt, aber bei Instagram ist es ganz bitter. Okay, ja, auf dem Twitter-Account hatten sie doch, wann war das, letzte Woche oder vorletzte Woche, dieses Talente-Video, wo wir uns auch so fürchterlich drüber aufgeregt haben. Das war ja auch sehr schmerzhaft. Ich verdränge schnell. Ja, ist bei den Dingen auch besser, sonst das gibt Folgeschäden. Im Chat haben sie übrigens rausgefunden, es gibt natürlich eine Aufzeichnung von ARD zum Pokalspiel. Und zwar haben die das parallel ja auf YouTube gestreamt und haben YouTuber das Spiel kommentieren lassen. Und da hat man natürlich das ganze Spiel in voller Länge. Ja, aber da muss ich mir den Schmutz anhören, den diese YouTuber sagen, oder was? Ja, aber irgendwas ist halt immer, Basti. Ich will das ganz normal sehen, wie das ein normaler Kommentator kommentiert mit Originalkommentar, damit ich Gänsehaut kriegen kann und nicht mir einer erzählt, dass da alles so schlimm ist oder irgendein YouTuber, der dann irgendwelche fancy Wörter benutzt. Das gebe ich aber auch heute nicht mehr. So, ich nominiere noch alle Leute, die sich mehr als ein T-Shirt genommen haben, was dazu geführt hat, dass ich erneut das zweite Jahr hintereinander nicht dieses T-Shirt habe, was so auf diesen Sitzen lag. Keine Grüße. Falls einer zwei T-Shirts hat, soll er sich bei mir melden. Ich habe schon wieder keins. Naja. Also, da muss ich ja sagen, nochmal Grüße an Timo. Ich habe Full-Service bei ihm gebucht. Ich habe das Ticket bekommen. Er hat ein Hotelzimmer organisiert und er hat freundlicherweise das T-Shirt für mich eingesteckt, weil ich es ja nicht rechtzeitig in den Block geschafft habe wegen dieser wunderbaren Einlasskontrolle. Also ich bin safe. Womit hast du das nur verdient? Weil ich ein lieber netter Mensch bin, Marvin. Ah, okay. Gut, alle Nominierten gibt es natürlich wieder im Blog in den Shownotes zur aktuellen Folge. Fleißig abstimmen und wer ein T-Shirt für Basti hat, melden, hinschicken, gibt Grüße zurück. Ja, ansonsten haben wir noch ein paar Empfehlungen. Oh ja. Die müssen wir noch fertig machen und dann haben wir es auch geschafft. Ich habe mehrere hier in der Liste stehen. Wir können ja mal abgleichen, was ihr vielleicht auch habt. Ich habe erstmal den Zeit Online-Artikel mit dem Titel Das perfekte Tor, wo einfach nur dieser Gacinovic-Lauf beschrieben wird, fand ich einen ganz, ganz großartigen Artikel, sollte man auf jeden Fall lesen. Und direkt hinten dran den 11-Freunde-Artikel, warum der Eintracht-Sieg so schön war. Das war der, den habe ich gelesen und da habe ich echt fies Tränen in den Augen gehabt, also da ging fast nichts mehr. Ist ein bisschen Magie. Also ich muss sagen, es ist ja nicht immer so, dass es Menschen schaffen, was auch wirklich schwierig ist, mit geschriebenen Zeilen Gefühl auszulösen, aber das hat er wirklich herausragend geschafft. Und ich denke, er gibt genau, natürlich auch aus eigener Betroffenheit, das wieder, was sich so viele Eintracht-Fans in den letzten Jahren gedacht haben, aber auch mitgegangen sind. Das ist wunderbar und ja, ein kleines Schriftstück, Meisterwerk. Muss ja auch keiner lesen, der Bayern-Fan ist oder so. Aber für Eintracht-Fans ist es ein wunderschönes Stück und ich denke, auch die Eintracht hat es ja offiziell geteilt, schon zu Recht. Ja, das definitiv. Dann hatte Marvin vorhin noch was angekündigt, das sollte ich schon mal aufschreiben, er darf es aber jetzt hier selbst erwähnen. Ja, ich kann nur empfehlen, am Samstag um 19 Uhr im Hessenfernsehen reinzuschauen. Da haben die lieben Kollegen was gemacht, beziehungsweise sind aktuell gerade dabei. Und zwar Joscha Bartlitz und Olli Meier. Und die blicken volle 30 Minuten zurück auf den Pokalsamstag, was uns da erwartet hat, was uns, beziehungsweise was wir erlebt haben. Volle Packung Emotionen. Ich denke, da dürfte das ein oder andere Taschentuch noch ein bisschen feucht werden. Ja, also Samstag 19 Uhr Hessischen Rundfunk einschalten, HR-Fernsehen und ich nehme an, es wird auch danach dann in der Mediathek zu sehen sein. Mhm. Genau. Wer nicht bis Samstag warten kann und den Gesangsauftritt von Basti am Sonntag auf der Zeit verpasst hat, der konnte ihn heute im Laufe des Tages bei RTL Hessen sehen. Auch das werden wir nochmal verlinken. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Von daher keine Spoiler an der Stelle. Anschauen ist Pflicht. Und genauso anschauen ist auf Pflicht, fand ich, das war glaube ich auch, ich habe es gesehen auf dem Twitter-Account vom HR, das Video zur Bierdusche, was jetzt nicht von vorne war, also sie haben ja quasi bei der PK von vorne immer gefilmt und die Hessenschau stand so ein bisschen an der Seite. Und das besondere Highlight an der Stelle fand ich, wie Abraham sich die Flasche vom Tisch nimmt und die einfach mal ganz locker an diesem Pressetisch einfach das mal hat er nicht aufmacht. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Nein, aber da ist es mir besonders aufgefallen. Nee, ich meinte, das hat er nicht zum ersten Mal gemacht, das konnte man daraus sehen. Also so, das war sehr, sehr, sehr, sehr routiniert. Das war das ja, vor allem mit einer Hand, weil in der anderen Hand hatte er ja hier irgendwie das Handy, um hier Insta zu machen. Ja. Sah sehr großartig aus. Ja, es gibt so viele Videos. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch finde, aber ich weiß, habt ihr das gesehen bei 11 Freunde? Die haben die 7 besten Videos von dem Gacinovic-Tor zusammengestellt. Von diesem ja, Moment. Hab ich auch gesehen, stimmt. Die kann man sich auch alle 7 anschauen. Das ist auch, das ist aus allen Perspektiven und es wird auch irgendwie nicht langweilig, weil du dann immer was Neues entdeckst, wie Leute da rumfallen und rumspringen und wie eine ganze Kurve, es stand ja auch in meinem Freundartikel, während diesem Lauf einfach verschmilzt. Also so, die Leute haben sich alle angefasst und wussten, okay, gleich passiert's. Das ist ja trotzdem nochmal was an. Dieses Tor schreibt ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil das kein stunning, shocking Bombshell-Moment ist, sondern das ist ja der baut sich ja auf. Also der passiert nicht in dem Moment, wo du denkst, bam, Kopfball-Tor, sondern. Und das hat eine riesige. Das baut sich auf. Mhm. Ja, das hat einen riesigen. Das kannst du besser gar nicht erzählen. Und eine Eruption wie so ein Vulkan halt. Das ist halt. Ja, ne? Also ich meine, genau. Es findet sein Ende in einer Eruption ausgelöst durch das Tor, durch die Fans, die dann das Stadion im Endeffekt auch die Mannschaft, einreißen. Die Mannschaft dort mitrennt. An der Seite, ja. Hier die komplette legendäre Szene, die dir mit ins Tor laufen quasi. Das ist einfach. Ja. Wir haben sie so schön in dem einen Artikel geschrieben: der hessische Forrest Gump. Ja. War eine schöne Umschreibung. Gut, also Basti empfiehlt noch den 11-Freunde-Artikel mit den 7 Videos zum Gacinovic-Tor. Wir könnten es auch die 7 Köstlichkeiten nennen. Nur für diejenigen, die jetzt irgendwie an der Stelle Hunger haben sollten. Reicht vielleicht mal so für ein 11-Freunde-Abo für diejenigen, die das noch nicht haben. Nur mal so als kleiner Hinweis, weil nur so kann sowas weiterlaufen. Richtig, gibt es glaube ich ja auch heißt als Dauerkarte E-Paper. Bei 11-Freunde. Genau, heißt Dauerkarte, gibt es als E-Paper und ansonsten wie wir am Freitag hier wieder gesehen haben, so 11-Freunde-Festivitäten sind auch immer wunderbar. Genau. Grüße. Grüße an all die Frank. Grüße an den Frank, der mich noch ertragen hat die ganze Zeit. Die wir da getroffen haben, genau. Und an Jochen Rabe, der es geschafft hat, bis 6:30 mit mir irgendwo rumzusitzen draußen. Hervorragend. Naja. Ich habe noch eine kleine Prä-Empfehlung, weil ist noch nicht da, aber will ich jetzt vorsorglich schon mal empfehlen. Und zwar ist bald wieder Rasenfunk-Royalzeit. Und wie wir gehört haben, sind da zwei ganz großartige Menschen für die Eintracht mit dabei. Also den Eintracht-Teil, den müsst ihr jetzt ja so oder so hören. Da auf jeden Fall. Führt kein Weg dran vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch zu den anderen Vereinen das wieder ganz großartig wird, dass der Max da wieder ordentlich abliefern wird. Er ist fleißig am Aufnehmen. Das kann auch ein bisschen dauern. Wer ist da dabei eigentlich? Die beiden, unsere beiden Liebsten, und zwar die Pia und der Bewe. Geil. Ja, auf jeden Fall. Da hören auch mal Fans nicht immer unser Gesabbel, sondern kommen mal zwei andere, die man ja sonst nicht so oft hört, wenn man nicht gerade auf der Waldtribüne ist. Insofern ist das noch richtig eine geile Angelegenheit. Werden mit Mikros ausgestattet. Ich glaube, der DAX läuft da und dann hörst du auf jeden Fall Bewe und Pia, wie sie, glaube ich, auch ganz markant und ganz viel über ihr Pokalerlebnis erzählen. Ich denke, das wird auch da wieder im Vordergrund stehen. Ja. Grüße bitte. Ich bin sehr enttäuscht, dass die Pia und ich nicht bei dem offiziellen vom DFB ausgerufenen #Gewinnspiel Pokalserie gewonnen haben. Das ist eine große Frechheit. Keine Grüße an den DFB. Ja, der kriegt so oder so momentan keine Grüße von uns, aber jetzt erst recht nicht. Also das ist, also das ist die größte Frechheit vom Ganzen. Ja. Ich glaube, damit haben wir es geschafft und damit ist auch die Energie bei uns raus. Wir können noch so einen kleinen Teaser machen. Wenn alles gut läuft, dann nehmen wir Richtung Ende der Woche eine Saisonrückschau auf. Da wird es keinen Livestream zu geben, aber ich werde mich dran setzen, dass die dann relativ schnell auch online geht. Ich will jetzt kannst schon mal dein scheiß Datenvolumen verbrauchen für uns. Nein. Ich will jetzt noch nicht zu viel anteasern, weil erstmal muss das Ding ja auch aufgenommen werden, aber wenn das alles so kommt, wie wir das planen, dann wird das bestimmt großartig und könnte epische Längen erreichen und mal gucken, was uns sonst noch so alles einfällt. Basti hatte vorhin gesagt, er will am 31. mit seinen Kumpels auf der Couch sitzen und Flüge buchen. Ich dachte vielleicht an so einen Live-Podcast zur Auslosung, aber wir schauen mal. Ja, wenn erst das eine, dann das andere. Also vielleicht die Auslosung und dann machen wir so einen Late-Night-Podcast oder so. Irgendwas in der Richtung, wenn wir uns auf jeden Fall überlegen. Erst mal buchen. Ja, weil das ist natürlich, ihr kennt, das ist halt auch geil. Das ist halt genau das Ding. Wenn wir jetzt von Europa reden, weißt du, wie viele Leute dann parallel dann an ihren scheiß Rechnern sitzen werden, alle 10x5 drücken und dann schauen, welcher Flug nach, was weiß ich, Heraklion am günstigsten ist, ja, und dann alle buchen, dann dauert es 10 Minuten, dann ist der Flugpreis in die Höhe geschnellt. Ja. Und wir machen uns alle Gedanken, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann gibt es die ersten Verrückten, die schon einen die Zug Dinge buchen auf eBay nach, wieder verticken. Ja, oder einen Zug buchen nach Heraklion. Und dann gibt es dann Leute, dann hörst du die ersten Fans, die 20 Stunden nach Griechenland mit dem Zug fahren oder so. Dann überlegen sich andere Verrückte, ja gut, okay, der Zug ist ja ganz nett, aber ich will ja sportlich bleiben, also fahre ich mit dem Fahrrad. Das ist die Eintracht, liebe Leute. Deswegen machen wir diesen ganzen Scheiß, weil wir so verrückt sind, weil wir so verrückte, bescheuerte Fans haben, die jeden Mist mitmachen. Und das ist genau das. Und da muss ich sagen, hat sich der Kreis auch geschlossen. Das ist auch, finde ich, eine gute Ansage auch von Kovac gewesen. Der Pokal ist auch oder fast nur für euch. Denn es ist genau diese Auszahlung. Das ist das, was das Feuer in den Herzen der Fans der Eintracht wieder entfacht für nächste Schandtaten, für die nächsten 20.000 laufen durch Bordeaux, 20.000 laufen vielleicht demnächst durch Lyon, was weiß ich, keine Ahnung, wer da nächstes Jahr alles dabei ist. Aber ich kann einen Wunsch will ich äußern, ich würde ganz gern europäisch, nicht nur europäisch, sondern ich würde ganz gern eigentlich mal nach Großbritannien fahren mit der Eintracht. Hätte ich mega viel. Ja, da hätte ich auch mega Bock zu. Ich auch. London, Istanbul und Braga. Grüße. Gut. Wir werden uns da sehr ausführlich mit beschäftigen nach der Saisonabschlussfolge und nach einem kleinen Päuschen, was wir, glaube ich, alle brauchen. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Lauft weiterhin mit Eintracht-Trikots oder Eintracht-Shirts durch die Gegend. Habt das Grinsen im Gesicht. Freut euch über all die schönen Artikel. Schaut euch das Spiel noch 43 Mal an. Und wir melden uns in der nächsten Woche mit einer kleinen Saisonabschlussfolge. Bis dahin, macht's gut.